Der Bücherschwank mit Flusskiesel und Podcasten. Größer? Ich lasse dir den Vortritt. Ja. Herzlich, ich sag beim letzten Mal, habe ich schon herzlichen Glückwunsch gesagt. Herzlich willkommen zum zweiten Bücherschwank. Ja, zweite. Endlich. Aus dem wunderschönen Duisburg bei sommerlichem, aber gerade wieder bedecktem Wetter. Und zwar hat es uns ins Webstore verschlagen und wir wollten ja immer irgendwas Spezielles trinken zum Bücherschwank, um besser schwanken zu können. Prost, ein braunes gibt es. Also es ist ein Hausbier? Ja. Seit 1992? Mhm. Immerhin. So lange hält es sich schon. Ja, die Kneipe. Ja, hier kann man auch ganz lecker essen. Ist am Dellplatz, wo man auch sehr schön draußen sitzen kann hier. Ist eine Kirche und dann platzen mehrere gastronomische Betriebe mit Biergärten und so. Und morgen ist Fete. Ja, hier ist Platzhirsch-Festival das Wochenende. Ah ja, so Musik. So ein Kulturfestival. Erste Mal, dass die das machen, glaube ich. Ja. Gut. Überraschenderweise sind wir jetzt schon wieder auf Sendung. Ja. Kaum ein halbes Jahr. Länger fast, glaube ich, noch. Ja. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. War es, glaube ich, im Januar? Januar oder Februar. Auf jeden Fall war es noch dunkel und kalt. Ja. Und wir waren in einer dunklen, lauten Kneipe. Ja. Also mit Ingeborg müssen wir nochmal reden. Ja. Die Termine sind zu weit auseinander. Ja. Und die erste Kneipe war ein bisschen laut. Ja. Ingeborg hat, glaube ich, dieses Duddel benutzt, was ja alle benutzen. Das scheint nicht so gut zu funktionieren. Ja. Vor allem, wir brauchen ihre Termine dafür ja nicht. Das ist deswegen immer verschiebt. Das ist ja der eigentliche Skandal. Ja. Und jetzt in der Kneipe direkt des Autos. Also der Sitzplatz hätte sie besser, aber ja, wir wollen mal nicht meckern. Ja, wir sind froh, dass wir sie haben. Ich war auch drinnen gerade, aber da war da doch ein bisschen mehr Betrieb, weil da Leute essen. Und da dachte ich, draußen ist es dann noch ein bisschen leiser. Gut. Die Autos schneiden wir raus. Ja, das ist halt Lokalkolorit hier. Ja. Jetzt bringen die ganzen Leute, wenn Sachen angeliefert, ist das nicht der Dings? Nee, doch nicht. Okay, ich dachte, ich hätte jemanden. Ach, der Dings. Nee, ist noch nicht der Dings. Ja, als ich hergekommen bin, habe ich mich gefragt, was ist eigentlich Duisburgs Beitrag zur Weltliteratur? Gibt es da was? Ja, ist schwer, ne? Nee, wir haben es mehr mit bildender Kunst. Wilhelm Lehmbruch. Ja. Schreiben ist nicht so. Jetzt ist es Schimanski, aber es ist nicht noch nicht so. Nee, es gibt ja jetzt inzwischen eine Horst-Schimanski-Gasse. Ja. In Duisburg-Ruhrort, nach langem Hin- und Hergezerre. Ist das auch egal. Kommen wir das nächste Mal hin. Ja, zum Hübi kann man auch sehr schön sitzen. Angenehme Pinte. Literatur, Duisburg, also außer mir jetzt. Du bist der größte Literat und du bist ja noch nicht mal Duisburger. Nee, also. Ich bin der Wahl-Duisburger. Also zumindest von meiner Körperform bin ich langsam schon so wie ein Wal. Ja. Okay, der war jetzt schlecht. Ja. Aber so richtig Weltliteratur, nicht, dass ich wüsste. Gibt es irgendwelche Ruhrkrimis? Wahrscheinlich. Ja, das gibt's. So, ja, das gibt's. Diverse. Wurde in Duisburg angeschwemmt. Ja. Gab mal einen, wie hieß der denn noch? Der spielt, also von einer Duisburgerin und der spielte auch in Duisburg. Und dann war da drin ein richtiger fetter Fehler. Irgendwie, dann wurde dann die König-Pilsener Brauerei in Meiderich. Und die ist in Duisburg-Beek. Und das war, was meine Frau hat. Ich bin eigentlich nicht so für Krimis. Das ist eigentlich nicht Krimis. Aber meine Frau, die hat sich dann natürlich tierisch aufgeregt, dass das natürlich auch noch ausgerechnet selber einer Duisburger Autorin passieren muss. Naja gut, passiert halt. Ne? Solche Fehler passieren. Und ja, wenn man Weintrinker ist. Ja, genau. Wenn ich wusste, er kommt. Stimmt. Steht das nicht sogar auf der Flasche immer noch? Das ist auch egal. Aber wir haben ja trotzdem ein Krimi. Du hast ja das Buch empfohlen. Ich hatte das erste, glaube ich. Nee, das sind wir gemeinsam drauf gekommen, weil wir darüber geredet haben. Ja. Und dann habe ich dieses vorgeschlagen, ich glaube damals aus der Intention, deutsche Literatur. Aha. Aktuell, da hatte ich noch andere im Hinterkopf. Bin ich jetzt aber, glaube ich, so langsam runter. Ich möchte nicht mehr so oft, glaube ich, deutsche Literatur aktuell in dieser Form. Also ich fand es auch, das hatte ich da damals, also es geht um Simon Urban, Plan D. Da kann man ja ganz kurz mal, ist es lange her, dass du es gelesen hast? Oder geht es noch? Es ist schon ein bisschen her. Ich werde wahrscheinlich gleich auch ein bisschen blättern müssen, um bestimmte Stellen wieder zu finden, wenn mir was mir so einfällt. Aber Im Prinzip, ich habe immer noch dieses Gefühl, dass es bei mir beim Lesen hinterlassen hat, das habe ich immer noch so bei mir. Also es ist mir irgendwie noch präsent, auch wenn ich jetzt inhaltlich nicht mehr alles weiß. Zum Beispiel weiß ich nicht mehr, wer der Mörder ist. Wobei doch, ich glaube, es fällt mir wieder ein, aber wir sagen es nicht, ne? Spoiler nicht, oder? Nö. Nö, brauchen wir auch nicht. Ich glaube, das ist auch für das, das glaube ich auch gar das nicht so Das weiß wichtig. Ich auch nicht, wer der Mörder ist. Also ich weiß, ich habe es letztes Jahr gelesen und deswegen habe ich schon einigermaßen vergessen. Ich habe es auch verblockt. Das heißt, was ich dazu geschrieben habe, kann ich da drunter mal schreiben. Ich weiß es nicht. Ich habe mir nicht mehr durchgelesen, was ich damals geschrieben habe. Mhm. Ich war nicht so begeistert, glaube ich. Im Endeffekt. Es geht um 9 Tage im Jahre 2011. Das Buch ist auch 2011 rausgekommen. Also es sollte eine gewisse Aktualität, glaube ich, dann da sein, als das Buch quasi rauskam. Passte das? In Erinnerung an Günter Schabowski lese ich hier gerade. Was mich ein bisschen verwundert, denn der Autor kommt aus Hagen. Ja, ja, das war mir auch... Studium am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Und ja. Arbeitet bei Jung von Matt. Hat, glaube ich. Also inzwischen kann er von seiner... Ja, das Buch ist, glaube ich, eingeschlagen. Ja. Falls ich das hinkriege, eine kurze Zusammenfassung. Es geht um, wie gesagt, 9 Tage im Jahre 2011. Die Wiedervereinigung hat es nie gegeben. Es gibt eine Wiederbelebung der DDR. Mhm. Ich weiß nicht ganz genau, ob erklärt wird, warum das nochmal geklappt hat. Ich glaube, sie haben, wenn ich mich richtig erinnere, hat Egon Krenz Honecker abgesägt und ist da quasi da der neue, was ist das, Staatsratsvorsitzender oder wie das hieß? Also Chef. Ja. Hast du so eine gewisse Reinigung, also so eine auch eine Säuberung, glaube ich, gegeben. Man hat sich so halb dem Westen geöffnet. Also man hat man hat zum Beispiel die Stasi klein gekocht, im Verhältnis zu vorher. Und man hat, da der Westen dringend Gas aus Russland braucht, hat das quasi vermittelt, mehr oder weniger. Das Gas wird auch dann natürlich durch die DDR durch Pipelines geleitet und da bekommt die DDR auch ihr Geld, wovon sie eigentlich im Prinzip überlebt, von der BRD oder vom Westen. Ne? Ja, da wird es auch schon schwierig. Das ist auch so eine Art, so ein bisschen wirkt das immer, wenn man das Buch liest, wie so eine stille Subvention, dass die BRD die DDR im Prinzip darüber subventioniert. Und da gibt es dann jedes Jahr oder alle paar Jahre die Gaskonsultationen. Da treffen sich dann die wichtigsten Leute. Der deutsche Bundeskanzler Lafontaine war es, glaube ich. Ne? Ja. Und dann halt irgendwelche Gasleute und was weiß ich. Und dann verhandeln die Preise, die Gaspreise und Durchleitungspreise. Und just kurz vorher wird in der Nähe der Gaspipeline ein Mensch erhängt aufgefunden. Die Auffindesituation ist offensichtlich merkwürdig. Ja. Der Spiegel kriegt davon Wind. Mhm. Und der Chef des Spiegels ist Klaus Kleber. Was für einige den Witz dieses Buches immer so ausmacht. Niemand weiß genau, also der Osten weiß nicht, wie der Spiegel daran kommt. Mhm. Möchte aber gerne herausfinden, wie, und der Westen winkt ab und sagt, also wir haben hier Pressefreiheit. Ja. Wir kriegen da herzlich wenig raus. Irgendwas brummt da. Ja. Ist das der LKW da oder was? Weil der ist gerade da. Ja, kann sein. Ja. Ja, was noch passiert ist, also das wird ein normaler Kommissar, Kriminalhauptkommissar. Also der aus dem Osten wird erstmal, ist auch ein normaler Polizist. Ja. Was auch noch dazu, erstmal ist es Sperrgebiet, wo das passiert ist, da dürfte eigentlich normalerweise keiner hinkommen. Und der ermordet, also ein älterer Mann, ist offensichtlich mit einer Methode ermordet worden, in einer Art und Weise, wie. Ja, kleinen Moment war. Es ist Duisburg. Es ist live. Ja. Gleich ist er weg. Also so wie die Stasi früher Verräter zu töten pflegte, so. Wird gesagt, ja. Ja, und das ist natürlich, die Sache stinkt. Und der Kriminalkommissar, Hauptkommissar, ich weiß es, ist auch scheißegal, der Polizist, weiß natürlich ganz sofort zu Anfang, scheiße, ich bin jetzt irgendwie am Arsch. Das kann nicht gut ausgehen. in die Stasi verwickelt ist und Politik und alles und so. So, das ist erstmal so das, die Ausgangssituation. Oh, ja, also es geht, glaube ich, nicht ganz ohne zu spoilern, wenn man nicht darlegen will, dass man irgendwie das Buch wirklich gelesen hat. Also der kommt natürlich dahinter, hinter die Geschichte, und die hat etwas damit zu tun, dass halt politische Kämpfe der Art geführt werden, Deutschland wieder zu vereinen insgesamt. Mhm. Und die Frage ist natürlich, unter welchem politischen System. Mhm. Und der Sozialismus ist eine Idee davon. Ja. Ja, obwohl das könnte man durchaus, das ist so diese politische Ebene, ich glaube, die kann man auch so, die fand ich jetzt gar nicht so super interessant dabei. Das ist halt so ein bisschen Politthriller, ne? Da entwickelt es sich hin. Was auch ein interessanter Aspekt ist, ist erstmal der Kommissar, so selber, seine Person. Vielleicht dazu mal was. Er ist mal mit der Stasi zusammen geraten, aneinander geraten, hat aber irgendwie riesen Glück gehabt, dass er da halbwegs umgerupft aus seiner Sache raus, oder er ist gerupft, aber halt lebend aus der Sache rausgekommen. Er hatte mal einen Mentor, einen älteren Polizisten, mit dem er auch immer spricht. Also den er auch quasi im Kopf immer hört, der alles kommentiert, was er sagt. Und das war so ein richtiger, kerniger, eigentlich war er so ein ziemliches Arschloch, glaube ich, ne? Aber halt ein super Kriminalist. So war das doch, ne? Mhm. Und der ist allerdings auch mal dann mit der Stasi zusammengekommen oder irgendwas, und dann ist er verschwunden. Ja. Und darüber ist er dann auch durch, also der Kommissar dann durchgedreht und hat selber dann Probleme gekriegt. Dann ist ihm noch mal die Freundin weggelaufen, die, oder waren die verheiratet? Ich glaube, war nur Freundin, also Freundin, ja. Ein Paar. Und glaube ich, toll aussehende Frau, und da ist er bisher noch nicht drüber hinweg weggekommen, dass sie ihn verlassen hat. Die taucht ja auch wieder auf und offenbart einen merkwürdigen Charakter. Genau, sie ist dann bei diesen, in diesem, ich sag jetzt mal, Wirtschaftsministerium oder Gasministerium von der DDR, da ist sie dann schon durchaus höher aufgestiegen. Und das ganze Setting ist natürlich, das glaube ich, das hat auch wahrscheinlich Spaß gemacht, sich das auszudenken, wie würde denn eine DDR im Jahre 2011 aussehen, wenn es sie denn noch gegeben hätte. Und zwar haben die dann alle so, zum Beispiel so Smartphones der Marke Minsk. Ja. Oder das Modell heißt Minsk. Wie der iPod heißt, habe ich vergessen. Das hatte auch, die hatten auch so einen tollen Namen. Und da sind dann, es kommen dann Leute aus dem Westen und die sind immer ganz scharf auf diese Dinger, weil die halt qualitativ hochwertig sind. Das fand ich so als Gag so ein bisschen. Also das ist jetzt nicht so. Also nach dem Motto, ja, der DDR, das war ja alles Scheiß dann, ne? Das funktioniert alles nicht richtig, sondern die sind dann durchaus beliebt, weil die halt nicht so wie bei uns nach 2 Jahren die Geräte kaputt gehen, sondern halt die halten einfach länger, weil die halt solide gemacht sind und weil Osten sich das nicht erlauben kann, alle 2 Jahre neue Geräte zu produzieren. So ungefähr. Und dann sind die dann so. Wartet ja auch lange drauf. Ja, genau. Genau. Ich weiß nicht mal, wie dieses Musikinstrument, also ich hatte auch so ein, nee, weiß ich nicht mehr. Hat aber auch einen lustigen Namen. Das Auto, die großen Autos heißen Phobos, ne? Ja. Ja. Also man hat schon versucht, hat so ein bisschen halbwegs glaubwürdig mit Augenzwinkern weiterzudenken. Da bin ich schon bei der Dekonstruktion des Romans. Aha. Also ich meine, das reicht, glaube ich, dann auch zur Beschreibung des Romans. Mhm. Ich lese die ganze Zeit einen Werber, der ein Buch schreibt. Ja. Das ist mein Totschlagargument für das Buch und sowas. Also ich meine, es gab quasi eigentlich schon mal so ein Buch, und zwar, ich meine, Vaterland von Robert Harris, und das war sprachlich besser, es war sprachlich glaubwürdiger, fand ich. Das ist alles so oberflächliche Sprache. Das kann es heute geben, das hätte es vor 10 Jahren wahrscheinlich auch geben können. Es ist nichts Spezifisches dabei. Bei den Begriffsfindungen weiß ich nicht, ob ich so zufrieden bin. Also man hat doch damals Sonnenallee zum Beispiel eigentlich geguckt. Mhm. Also ich geguckt, und wir waren zwar in den letzten Tagen der DDR mal drüber. Bin ich doch zu leise? Ja. Siehste, also wir waren in den letzten Tagen, haben wir nochmal DDR besucht. Mhm. Vor der Wiedervereinigung, und man war schon ein bisschen, es war anders. Es war wirklich gefühlt wirklich anders. Mhm. Warum ist das in diesem Buch alles so gleich? Warum ist erlaubt worden, das so gleich, das alles gleich zu machen? Also bei Sonnenallee, was ich nur sagen wollte, es gab diesen Multifunktionstisch, den kannte ich vorher überhaupt nicht. Und ich meine, da gab es ja schon 10 Jahre die DDR nicht mehr, glaube ich. Und der hieß Mufuti. Hieß der so? Ich weiß es nicht, wie die Abkürzung gewesen ist. Also irgendwie so, das Mufuti, also haben die da dauernd gesagt und sowas. Und ich dachte die ganze Zeit, was soll denn das sein? Warum ist das jetzt Allgemeinwissen? Und ich habe da gar keine Ahnung von. Aber im Film kommen die nochmal darauf zu sprechen. Das ist halt ein ausklappbarer Tisch, also ein merkwürdig ausklappbarer Tisch. Also insofern ist es, glaube ich, nicht mehr, aber man kann ihn halt irgendwie so. Und der war total bekannt, weil es halt IKEA-mäßig nur diesen einen Tisch irgendwie so gegeben hat fürs Esszimmer und keine Ahnung was. Das hätte ich mir gedacht. Ja, da hätte es hingehen müssen. Also das Handy sollte nicht Minsk heißen. Warum soll es denn Minsk heißen? Sondern irgendwie so... Ja, ein Erich. Oder ja, zum Beispiel. Also es kann natürlich einen witzigen Namen der Bevölkerung haben. Ja. Oder es muss einen viel zu gequält deutschen Namen haben. Ja, Multifunktionsmobil-Fernsprechapparat sozusagen. Mufu, ja, irgendwie so. Ja. Also ein die Krux Fute, ist, eine Schnute, eine Fute irgendwie. Das ist die Krux des Buches, ist einen Gedanken, also das war auch, als ich das Buch gekauft habe und den Klappentext gelesen habe, genau das, was du hast es auch sofort, der kommt ja aus dem Westen. Er ist so alt wie wir ungefähr, oder ungefähr so alt wie ich. Und er kommt aus dem Westen und schreibt ein Buch über die DDR und das in der DDR spielt. Also im Prinzip natürlich, er kann sich immer noch rausreden, es ist ja quasi Science Fiction, es ist ja eine DDR, die es nie gegeben hat. Da kann es natürlich einiges anders sein als in der DDR 20 Jahre vorher. Also, aber, also ich habe beim Lesen erst immer so ein bisschen drauf gedacht, ja, oder ist das jetzt so ein bisschen so eine Abrechnung so, ne? So jemand aus dem Westen sagt, das ist ja alles scheiße gewesen und dann. Aber das war ja gar nicht. Es war ja keine Satire auf die DDR oder so. Das fand ich auch ganz gut, weil ich glaube, ich persönlich würde mir das jetzt nicht zutrauen. Ich war auch nie zu Besuch in der DDR. Was ich mitbekommen habe, war halt durch Literatur und Fernsehen, also Medien und auch wahrscheinlich auch ein gut Stück Propaganda dabei. Und das ist immer so ein bisschen schwierig. Und er versucht sich dann so damit so ein bisschen raus aus der Affäre zu ziehen, dass das ja jetzt eine andere Zeit ist. Aber irgendwie... Ja, über so ein bisschen Lokalkolorit, dass dann irgendwie der Schnaps ist dann irgendwie Goldkrone oder irgendwie, ich weiß nicht, ich nehme mal an, das war eine bekannte, einfache Schnapssorte. Und ich weiß nicht, wie das Bier hieß oder wenn die da irgendwann essen tun sie immer irgendwelche Burger, die aber auch total schlecht sind, da wo die anfangen rumzukotzen. Da gibt es so eine Szene in so einem Burger-Restaurant. In so einem Schnellimbiss irgendwie, der so ein bisschen so McDonalds-artig, wo sie versucht haben, McDonalds nachzumachen. Naja, das ging ja schon fast. Aber Werber, ne? Es ist auch aber sprachlich sehr glatt. Ja. Sehr eingängig und sehr glatt. Es flutscht so durch. Das konnte man auch so relativ zügig durchlesen. Ja. Das muss nichts Schlimmes sein. Ich meine, es ist nichts, was ich dann auch gerne anführe. Also er beleidigt jetzt nicht den Leser mit einer viel zu platten Sprache. Das nicht, aber Literatur ist es, finde ich, auch nicht. Ja. Also ich habe sehr viele, also halt für Blogs, wenn man da Bücher vorstellen will, man nimmt nicht die schweren Klassiker, weil man schreibt ja eigentlich über irgendwas Aktuelles. Ja. Und insofern habe ich bei Too Much Information eigentlich immer aktuelle Sachen, also wie den letzten Wolf und sowas. Mhm. Ne? Und da, das ist auch keine hochgradig irgendwie Sprache. Da schaut man halt ein bisschen drüber weg und dadurch, dass man sich den Anspruch setzt, na, das lese ich mal eben, ich kann das ja, und liest man sehr viel von dem Krams. Und wenn du dann wirklich Literatur wieder liest, merkst du erst, was dir das bringt, eine komplexe literarische Sprache zu lesen. Das bringt dir viel mehr. Du bist wacher, finde ich. Du hast da wesentlich mehr von. Du gibst dir wesentlich mehr Mühe selber mit dem Sprechen. Und das geht alles hinten über. Also es passt irgendwie in die Reihe, mit Er ist wieder da, weil es ein weiteres Buch ist, von dem ich vorwerfe, dass es eigentlich berechnend ist. Also ich soll das irgendwie so glauben und sowas, und vielleicht sollte man den Bücherschrank auch dazu verwenden, zu sagen, wie es eigentlich hätte geschrieben werden müssen. Ah, ja. Also die Geräte müssten anders sein. Ja. Die Sprache müsste teilweise viel härter sein von den Oberen, sag ich mal, nicht vom normalen Volk. Warum gibt es da keine Senkrechtstarter? Das habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt. Warum ist da Chili Innenminister 2011 noch? Ich meine, da ist er wirklich... Ja, das ist so dieses der Witz, dass zum Beispiel Oskar Lafontaine und Bürgermeister, Bundeskanzler. Warum hätte das passieren sollen? Ja, dass man so einen Witz macht oder halt Klaus Kleber als Spiegelchef. Also ja, das so ein bisschen ist genau das gleiche Problem. Ja, ist halt ein Gag. Den kann man ja ruhig bringen. Aber er übertreibt es, ne? Also das kann man ja auch übertreiben, dass jetzt nur noch das ständig bekanntes Personal da aufzutauchen hat. Das ist so ein bisschen Ja, aber das der ist Witz. Der einzige Gedanke. Das ist das Problem. Das ist der einzige Gedanke. Die Frage ist ja eigentlich, ich meine, nimmt man das Buch dann zu ernst? Überschätzt man das Buch oder steckt man es in Kategorien? Das Ding ist ja, Kleber ist doch nicht links. Warum ist der denn Chef eines bis dato Magazins, das eher links gewesen ist? Ja, ja. Wie geht das denn? Gut, als Reaktion darauf, dass Lafontaine an der Spitze ist, wäre schon wieder erklärbar. Ja, ja. Aber warum ist Lafontaine an der Spitze, wenn es die alte BRD, die ja relativ erfolgreich gewesen ist, noch gibt? Das heißt, die hat keine Reparationszahlung für die DDR übernommen, hätte müssen. Der müsste es doch sehr gut gehen. Andererseits, warum hätte, wobei es stimmt. Ich glaube, er wollte Lafontaine an die Spitze setzen. Erstmal, um natürlich den Twist, muss man einfach zu drehen. Ne? Also im Gegensatz zu dem, wie es wirklich war. Und um irgendwie glaubwürdig machen zu können, dass die BRD die DDR unterstützt. Aber ich glaube, das wäre gar nicht notwendig gewesen, weil eine konservative Regierung hätte die DDR nämlich, und sie hat es ja auch faktisch, unterstützt einfach, damit sie aus Berechnung, ne? Also erstmal, damit es nicht zusammenbricht, damit sie nicht auf einmal Chaos haben und natürlich, weil man den Gegner auch brauchte innenpolitisch. Und mit den Schulden, die man damals hatte, die sind heute lächerlich, aber damals, man hat ja die DDR auch vor die Wand laufen lassen. Ja. Hat gesagt, ja, guck mal, was sie müssen ja gewusst haben, wie es finanziell um das Land steht. Aber sie haben sich ja trotzdem unterstützt. Es sind ja Gelder geflossen, ne? Die Kredite und alles. Ne? Also es ist schon, sie hätten sie einfach lassen können. Ne? Dann haben wir sagen können, nö, und dann wäre es halt vorher schon vielleicht passiert. Aber sie müssen ja schon ihren Grund gehabt haben. Ja. Und ich glaube, dass es auch einfach so, wie es war, war es für die Kreise ja auch eigentlich ganz gut. Das war ja durchaus... Ja gut, aber 89 hätten jetzt die Deutschen, glaube ich, nicht mehr gesagt, oh, ihr kriegt nochmal 2 Milliarden. Nee, gut, ist natürlich auch... Sieht scheiße aus bei euch, sondern ja, nee, jetzt warten wir mal ab, was dann passiert. Wo der Umsturz dann so langsam kam. Aber vorher war das doch das System, so wie es war, das Gesamtsystem noch durchaus bequem für den Westen. Du hast den Buhmann, du kannst immer sagen, geh doch in den Osten, da ist ja der Feind auch. Und ist ja doof, wenn der Feind auf einmal weg ist. Ne? So, oder man weiß ja auch nicht, was passiert, wenn so ein Land zusammenbricht. Das sind ja auch gewisse Risiken. Also das System noch. Das wäre interessant gewesen, ob die Generation nach Weizsäcker und so nach dem Motto, ob die da, ja gut, die vielleicht noch, aber ob die Leute irgendwann wirklich noch die Vereinigung hätten haben wollen. Ja, ja. So Strauß und so. Ne? Der war ja auch so einer. Die haben ja sowieso, aber später. Also ein Dobrindt. Warum ist ein Dobrindt nicht irgendwie so Wirtschaftsminister oder keine Ahnung was? Ja. Möchtest du auch noch eins? Ja. Ja. Zwei braune Nummer? Ja. Das darf man in Duisburg sagen, ne? Zwei braune. Ich habe ja das sicher. Hat man hier kein Problem mit. Das finde ich gut. Ja. Aber das war einfach ein bisschen, ja, Name-Dropping, ne? So ein bisschen, ist er wieder. Also, man das Leser ist Werber, ne? Also, ich meine, vielleicht ist das dem Beruf geschuldet, dass man eine Idee hat, die. Da bringt man einen gewissen Twist rein und dann sagt man, ja, der Kunde nimmt schon irgendwie ab. Weil ansonsten gibt es ja hier nichts. Ja, und der ansonsten Kunde muss... Ja solche Romane kaum oder es gibt halt... es gab halt, er ist wieder da, obwohl das war auch relativ zeitnah. Also daran, das ist zwar irgendwie so, ist zeitgleich irgendwie so, aber es ist nicht in Anlehnung irgendwie da gewesen. Aber ich glaube, diese Haltung so, mach mal das doch mal einfach. Denken wir das doch einfach mal so und wir packen es irgendwie so und das wird sich schon gut verkaufen. Ja. Ja, das stimmt natürlich auch. Also es gibt eine Leserschaft dafür. Also das Buch ist von der Zeit gehypt worden, glaube ich. Also ich habe einen anderen Artikel, den habe ich gar nicht gelesen jetzt oder was, aber in der Zeit auch gefunden, wo es dann um die BRD 2028 mit dem Bundeskanzler Bernd Lütke, ne, wie heißt der Lütke? Lücke, genau. Ja. Ja, ich hab auch noch nicht gelesen. Du hattest mir den geschickt, ich habe ihn aber auch noch nicht gelesen. Das ist eine Kurzgeschichte, war das, ne? Oder so eine Leseprobe, ne? Auch bei der Zeit. Dankeschön. Da dachte ich, ja, gleiche Geschichte nochmal, schön, ja. Gleiche Irritation und gleich irgendwie so, warum soll denn der? Ja. Was hat dazu geführt? Gut, aber die Geschichte wollten wir dann nicht thematisieren, weil wir sie beide nicht gelesen haben. Ja. Vielleicht kommt da die große Wende. Ich weiß es nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich da diese Taktik von Jo Mangold anwende. Kennst du den von der Zeit? Weil der ist, glaube ich, auch bei der Zeit. Der ist Literaturchef der Zeit und der sagt in letzter Zeit ziemlich oft, der hat schon mal besser geschrieben. Und ich habe da so verstanden und dann ist er total blöd. Und er tut den Figuren nichts Gutes und sowas. Also die Art und Weise, das zu kritisieren, ist bei ihm komischerweise ziemlich oft auf Schema oder sowas. Es geht da und dann glaubt er, er hat diesen Twist dann drin zu sagen, also hat schon mal besser geschrieben und die Figuren tut er nichts Gutes und das ist hätte eigentlich anders geschrieben werden müssen. Und der Reich-Ranitzky, also es ging um Judith Herrmann, wo er das letzte Mal gemacht hat, und der Reich-Ranitzky hat ihr gesagt, sie soll sich bloß nicht von irgendwelchen Leuten, die sagen, wie sie es schreiben müssten, nach ihrem ersten Knallererfolg, Sommerhaus später, hat er gesagt, sie soll nach ihrer Intuition weitermachen und sich nicht sowas anhören. Und Mangold kommt 20 Jahre später mit dieser Argumentation. Das finde ich super, total super. Also dahin, da wollen wir auch nicht verfallen. Ja, aber ich meine... warum? Aber die Kritiken waren alle gut. Ist Simon Urban denn seiner Intuition gefolgt bei dem Buch? Ich meine, wir wissen ja nicht, welche er gehabt hätte, aber liest sich das so wie... Also ich habe es durchaus... Das war auch so ein Gebrauchsliteratur-Ding. Das ist auch so ein Zugbuch. So. Ja, so lässt man aber am Ende der Fahrt liegen. Ja. Für den Nächsten. Ja. Vielleicht kann der was mit anfangen. Genau. Ich habe auch, also ich habe das EPUB gehabt und dann habe ich mir bei Booklooker das Buch bestellt, kam an und ich habe gemerkt, ich hätte eigentlich das gebundene Buch, wenn wir es schon mal besprechen und sowas und wenn man damit Erinnerungen verbindet, ja gut, dann kann man das vielleicht ja auch als gebundenes Buch in den Schrank stellen und dann kam das nur als Taschenbuchversion mit dem komischen Aufkleber da auch. Man muss auch sagen, ich gebe das, glaube ich, in den Bücherschrank. Also ich brauche das nicht, ich lese das nicht nochmal und sage, ach, wie lustig damals, wie war es denn damals und sowas, weil so war es nicht, so wäre es meines Erachtens auch nicht geworden. Ich fand durchaus, also kann man jetzt auch mal was positiv, durchaus positiv sagen, ich fand es dann durchaus auch spannend, so als Krimi- und Thriller-Ding, so ein bisschen der Twist, wer war es denn jetzt und so weiter und dieser Ja, zum Schluss geht es nochmal ganz gut, also ich fand es aber davor aber langweilig. Oh. Also das hat mich gerade als Krimi oder Thriller gar nicht gepackt, zum Schluss geht es dann, wo es um die Auflösung geht, dann merke ich, ja, das ist noch ganz. Also immerhin. Meine Sonnenbrille aufsetzen. Die Sonne ist nämlich rausgekommen. Wir haben ja selten Sonne hier in Duisburg, weil meistens alles von Kohleschwaden bedeckt ist. Aber wenn, dann feiert es man das gleich ab. Ja, genau. Sofort die Sonnenbrille raus. Soll ich auch ein Foto machen, oder? Ja, kann gerne. Summer Sunshine. Ich habe ja mein Handy aus, weil ich geglaubt habe... Ist egal. Und ich habe mein uraltes mit, das braucht ja da. 2 Minuten, bis es hochgefahren ist. Allerdings finde ich diesen Mentor, diese Figur des Mentors, also dass er dann immer mit dem spricht, das fand ich schon unterhaltsam. Der dann immer irgendwie so Leberkäse, was hat er nochmal, Leberkäse mit Spiegelei und Fritten oder irgendwie aber auch sowas, so, also da kriegst du schon, da erhöht sich dein Cholesterinspiegel alleine vom Lesen, wenn er das liest, wie er sich dann dieses Menü jeden Tag reingepfiffen hat. Ne? So. Er wirkte auch dann wie so ein unkaputtbarer. Das habe ich ja eigentlich nur, wenn ich deine Biercasts höre und denke, es macht gleich wieder Pfupp. Ich so, haben wir noch was im Kühlschrank? Das denke ich immer bei deinen Biercasts. Also das ist bei dem nicht aufgefallen. Ich habe durchaus gedacht, es ist verfilmbar. Es ist wirklich durchaus gut verfilmbar. Im ZDF für einen Dienstagabend-Krimi, was ich nicht gucke. Oder Sat.1 mit Werbeunterbrechung, wo du die einzelnen Teile so abgeschlossen machen musst, dass es in die Werbe, dass in der Werbung jetzt nicht der große Twist dann kommt und sowas. Vielleicht kann man da auch was wirklich daraus machen. Ich glaube, das macht keiner. Also den großen Kinofilm erwarte ich von dem Buch irgendwie nicht. Nee, also ein Fernsehfilm, ach, der könnte auch durchaus also als Fernseh Krimi, also wenn du es interpretierst und du haust da dann wirklich die alte Sache nochmal rein. Aha. Also dass du es dann wirklich aber anders erzählst. Ja. Wobei, du hast recht, es wird eher nicht verfilmt, weil der Aufwand wäre sehr groß. weil du musst schon versuchen, eine glaubwürdige, also das kannst du im Buch ja schon machen. Du kannst ja schon eine halbwegs glaubwürdige DDR zeichnen. Ja. Wie sie denn. Auch im Osten von Berlin kannst du viel filmen, was so aussieht wie ein. Ja, aber es soll ja nicht so aussehen wie die DDR der 80er Jahre. Weil darum geht es ja nicht. Es ist ja nicht die DDR, wie es sie gab. Aber es müsste einen Kontrast geben. Ja gut, die Deutschen werden nicht irgendwie so eine neue, komplett neue Welt erschaffen. Ne, es muss ein Kontrast zur DDR. Es muss DDR sein, wiedererkennbar. Und es muss aber ein Kontrast zur alten DDR. Es soll halt eben nicht alles nur grau sein und ne, so. Aber das ist eine Ebene, die das Buch nicht erzählt, finde ich. Ja, das fehlt mir auch, ja. Das hat mir auch ein bisschen gefehlt. Also da ist zwar mal wieder dieses, dass so der Westen, der Kapitalismus so reinbricht, da ist ja dieser so ein Hotel, wo auch die ganzen ausländischen Gäste sind. Wo auch mehr oder weniger Prostitution betrieben wird irgendwie. Ja. Aber halt auf dem ganz großen, hohen, sehr teuer alles und so, für einen DDR-Bürger vollkommen unvorstellbar, jemals reinzukommen. Und der Kommissar ist ja da, kommt ja da auch mal rein. Und dann ist ja auch Werbung, ich glaube, über die ganze Front ist irgendwie Werbung, also irgendwie leuchtet und blitzt und blinkt da alles. Das war hätte der 11. September eine Rolle spielen müssen? Also müsste man erfahren, ob es den gegeben hat oder ob es den gar nicht gegeben hat? Ich bin mir nicht sicher, ob er nicht sogar drin vorkommt. Oh. Da meine, er wäre erwähnt. Ich bin mir aber nicht sicher. Gut, er muss ja auch nie passiert sein, ne? Nee, müsste er nicht. Da muss ich auch nicht drüber schreiben, das stimmt. Ja. Wobei leider habe ich den, das wollte ich mir noch notieren, aber ich finde die Stelle jetzt auch nicht mehr. Es gibt eine Stelle, wo ich denke, da macht er eine Anspielung, eine klare Anspielung an Vaterland von Robert Harris. Und zwar wird da beschrieben, wie der Wegener, der Kommissar, erfährt oder wird gefahren, fährt an der Siegessäule irgendwie vorbei. Ja. So, da Brandenburger Tor. Ich meine, das wäre die Szene, und das wird so, war so beschrieben, das hat mich sofort an Vaterland erinnert. Weil es diese großdeutsche Architektur, was ja in Vaterland auch eine große Rolle spielt, also Berlin heißt es dann ja in Vaterland können wir voraussetzen, ne, dass der Hörer das kennt, ne? Oder sollte es jetzt lesen? Ja, das auf jeden Fall. Machen wir mal ganz kurz. In Vaterland spielt ja auch eine Parallelwelt, in der Deutschland den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat. Beherrscht Europa und einen großen Teil von Russland. Ja. Stalin existiert, also die Sowjetunion existiert noch, ist aber so in Sibirien nur noch so ein kleines Eckchen. Und im Prinzip, es gibt einen Frieden mit Großbritannien, also England gibt es auch noch, aber ist dann so mehr oder weniger ein Vasallenstaat. Und Deutschland befindet sich im Kalten Krieg mit den USA. Genau. Und dann passieren da halt Morde und ein spielt in den 80ern oder sowas. Ne? Ja, diese Mordgeschichte ist dann auch. Genau, ist dann eine Krimi-Geschichte. Genau. Und dann Berlin heißt Berlin ja noch Berlin, nur heißt es dann Germania. Aber dann sind dann diese ganzen Bauten, die Speer da geplant hat mit Hitler, sind dann verwirklicht da, diese riesige Halle, die dann ein eigenes Klima hat, wo dann alle Namen der Toten des Krieges dann so und so viele Millionen Namen da eingraviert sind, bla bla. Also völlig, völlig übertrieben und Aber diese Entwicklung gibt es natürlich. Ne? Ja, genau. Das kam, da dachte ich, ach ja, wenigstens etwas. Also ich hätte die ganze Zeit gewartet, dass mal irgendwas kommt. Weil man, genau wie du auch, also du hast es direkt, Vaterland, das Buch hast du direkt genannt, und das ist genau sofort meine Assoziation gewesen, als ich das Buch dann oder die Inhaltsangabe gelesen habe. Ach, das ist ja dann ein bisschen wie Vaterland, nur mit DDR. Ich habe auch nochmal in Vaterland reingeguckt und ich finde die Sprache besser. Ja. Also ich habe in die englische Übersetzung, ins englische Original und die deutsche Übersetzung halt und sowas, auch auf Deutsch kommt diese Distanz, die diese Sprache dann teilweise aufweist, von den Oberen deutlich zum Zuge. Das fehlt mir. Warum gibt es das nicht? Warum gibt es nicht diese arrogante Haltung von Politik in der DDR, die es ja geschafft hat? Es gab keinen Bruch großartig. Ja. Also nicht wesentlich. Ja. Warum auch nicht? Es gab, gibt eine Szene, da sind die in diesem... Da, wo die immer auch der Golfplatz ist, wo so ein, da ist so ein Areal, natürlich alles total abgesperrt. Und da wohnt auch der Krenz, oder ist auch der Krenz. Hm. Und dann spielen die Golf, ist so eine. Also es wird dann so ein bisschen beschrieben, so ist natürlich schon alles abgeriegelt und die haben dann so ihre Enklave, wo sie da leben, ne? Wo sie ihre Häuschen haben. Ne? So ein bisschen spießig wirkte das auch, so Bungalows. Und dann gehen die da halt Golf spielen, ne? Unter super Schutz und da kommt kein Äußerer rein, nur mit extra Sicherheitsüberprüfung Stufe 7 oder was weiß ich. Und das kam mir auch, da dachte ich so, das wäre doch mal was um diese Macht, ja, um diese da mal was zu sagen, aber das kam, war einfach nur sehr leer, sehr hohl. Da dachte ich mir, wäre das wirklich so piefig? Wobei andererseits die DDR, die waren ja ziemlich piefig so. Da war ja keine große Grandezza. Aber irritierend. Ich meine, wir sind ja Westler. Ja. Es hätte uns irritieren müssen. Ja, dann hätte es das stärker, piefiger machen müssen. Oder eine Erklärung, warum das weg ist, warum man sich davon distanziert, warum man in dem Sinne mit der Mode geht. Ja. Ich hätte auch erwartet, dass auf dem Minsk irgendwie ein Spiel drauf ist. Stimmt. So ganz Posten, so Republikflüchtlinge abschießen, peng, peng, statt Bälle abschießen. Ja, oder irgendwas anderes. Übrigens, aber eines fand ich nett, die SMS heißt da TNT, Textnachricht. Ich habe es gerade aufgeschlagen, zufällig gesehen, das fand ich da wenigstens ganz nett. Sie haben eine TNT erhalten. Ja, man kann nicht immer daneben schießen, wenn man ja darauf zielt, wie heißt es denn heutzutage? Naja, ja. Also das ist, wie du sagtest, das ist ein Buch von einem Werber geschrieben. Es ist halt zu berechnend. Ein bisschen schade. Aber ich sag mal so, man konnte es flott und nett durchlesen. Ich glaube auch nicht, dass ich irgendwie mal an einigen Stellen mal länger nachdenken musste. Dieser Mentor, dessen Namen ich jetzt echt vergessen habe. Wie hieß der noch? Gleich fällt mir der Name wieder ein. Thoralf? Nein. Wie hieß der denn noch? Sein Mentor, wie gesagt, so ein richtig knorriger Typ und der auch alles schon, der aber auch schon unglaublich alt gewesen sein muss, weil er sei in seiner Jugend auch noch Nazi gewesen. Also er sagt so, er hat so alles mitgemacht, er war Nazi, dann war er Kommunist und irgendwann war er dann postpolitisch sozusagen. Ja. Alles Arschlöcher. Und dann ist immer so diese Szene, die sitzen da in ihrem Stammlokal und der isst dann da seinen doppelten Leberkäse mit dreifach Spiegelei und was auch immer, also in so eine Fettbombe, isst der da. Wobei ich, als ich das gelesen habe, irgendwie Appetit daran. Ich kann, diese Szene in so eine etwas ranzige Pinte zu sitzen, Bier zu trinken und dann so was Fettiges, so mit Pommes rot-weiß und extra Salz und so, sich dann so reinzuschaufeln. Da hatte ich auf einmal Lust drauf. Aber mir fällt der Name nicht mehr ein. Und da gibt immer so die Weisheiten mit. Ne? Aber ich selber hatte nie das Gefühl, darüber musst du mal nachdenken. Da ist jetzt irgendwie mal ein Gedanke, der jetzt... Das war alles sehr platt. Das mag der Grund sein, weswegen der Zweitling von Simon Urban jetzt, glaube ich, eher gefloppt ist. Es gibt ganz wohlwollende Besprechungen, glaube ich, aber aus der literarischen zweiten Reihe, das heißt irgendwie so vom Deutschen Welle, Kulturradio, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt, und vom NDR. Aber in den großen Zeitungen, ich habe bei Perlentaucher geguckt, es gibt gar keine. Das findet da nicht statt. Oh. Es ist im April rausgekommen, es kommt, glaube ich, schon wieder jemand. Sie bauen auf hier. Ja, sie bauen auf. Duisburg ist wirklich hier im Kommen. Es ist laut, es gibt Musik. Wenn wir das rechts online stellen, da fällt sogar mein Mikro. Das war ich. Ich hätte auch erst gedacht, da kommt irgendwie so eine schicke Wiki-Tüse mit dem Konfekt. Ah, mal eben zum zu den Begriffen. Da habe ich zum Beispiel... Es gibt diese Burgerkette, heißt Buletto. Und dort bekommt man zum Beispiel kann man einen Wartburger mit Speck oder zwei kleine Brandenburger bestellen. Das hast du schon rausgefunden, ja. Das habe ich jetzt gerade zufällig gefunden. Und der Typ, der mein Gott, ist ja unglaublich. Der Mentor hieß Früchtel. Ist vielleicht gar nicht wichtig, aber Mich gibt es, genau, mich, das ist die Szene, mich gibt es jetzt auch mit frischer Rauke. Und da ist ein kleines Sternchen, weil es ist nämlich, die Rauke ist nur irgendwie in Spuren in der Mayonnaise enthalten oder in der Remoulade oder sowas. Das ist also auch alles Beschiss. Ja. Ich lese gerade nur, der Kapitalismus in Westdeutschland, also es ist irgendwie ein Pamphlet von ehrlich gesagt, der Kapitalismus in Westdeutschland hat hunderttausende Millionen solcher Homunculi. Das Wort kenne ich nicht. Homunculi. Künstlicher Mensch. Okay. Homunculus. Hervorgebracht, ihre Priester heißen Oliver Geissen und Andy Borg, ihre Heiligen Tommy Hilfiger und Steve Jobs. Ihr Leben ist ohne Not und deshalb ohne Mitmenschlichkeit. Sie kämpfen nur für sich und ihre spießigen Pfunde. Sie haben noch nie etwas für einen anderen getan. Was lauter. Ja, noch lauter. Sie haben noch nie etwas für einen anderen getan. Sie waren noch keine Sekunde ihres Lebens Humanist und so weiter und so fort. Ja. Ja gut, das ist jetzt eben ein Pamphlet, was natürlich sowieso ein bisschen seltsam formuliert ist, oder? Was gar nicht Tommy ist Hilfiger auf einer Stelle, auf einer Stufe überhaupt mit Andy Borg? Ja. Hätte es Andy Borg gegeben in dieser Art, wenn es die DDR weiterhin gegeben hätte? Das ist eine gute Frage. Dazu weiß ich zu wenig über Andy Borg. Und Silbereisen? Nee, Silbereisen ist gar nicht genannt worden. Oliver Geissen. Der ist in den 90ern groß geworden. Ne? Aber wo der jetzt herkommt? Wäre lustig, wenn er aus dem Osten herkommt. Das ist so. Aber ich glaube, Geissen kommt aus Schleswig-Holstein oder irgend sowas. Also, das ist so langweilig, das kann nur irgendwie so da gewesen sein. Der kommt ja nicht aus Bayern oder aus dem Saarland. Ich hätte gedacht, irgendwie, also ist die Frage, hätte sich Deutschland, also die Bundesrepublik, radikalisiert in. Ah, ich weiß, was du also meinst. Kapitalistischer Hinsicht? Nee, eben nicht, das war ja gerade der Witz. Wenn, das ist, aber ich meine, das lese ich. Aber ja, den Eindruck habe ich auch, dass das seine Idee ist von die BRD. Der BRD. In dem Buch ist unsere BRD. Mehr oder weniger natürlich. Aber im Grunde. Also eine Wischiwaschi. Ja, aber es ist nicht die alte BRD, in der wir aufgewachsen sind. Sondern es ist schon eine die, also die BRD, also das spielt ja nicht in der BRD, aber was man von der Bundesrepublik Deutschland so erfährt, ähnelt es eher der modernen, jetzigen Bundesrepublik als die. Also wir sind schon auf dem Trip, das Buch besser zu schreiben als der Autor. Also ja. Ich meine, das ist doch Thema gerade, er hätte ja den Westen auch weiterdenken müssen. Es war nicht ganz eigentlich so stark. Schon. Aber das hat er nicht getan. Er hat quasi die BRD von heute genommen, in etwa. Ja gut, ist jetzt ein anderer, ne? Irgendwelche Namen sind anders und so, aber es ist das kapitalistische System, was wir heute haben. Und die RAF hat auch aufgehört. Ja. Wo im Vereinigten Deutschland das ja noch bis 93 gedauert hat. Also ja. Da gab es noch Überfälle und ja. Attacken auf Gefängnisse und eben. Aber der Feind war doch weg. Ja. Also die meinen, oder nicht der Feind, aber der das Gegenstück, das war ja weg. Ja. Wenn das Gegenstück noch da gewesen wäre, ja. Dann wäre doch klar, von wegen, ihr seid doch die Nazi-Nachfolger und da drüben, da versuchen sie es mit ehrlicher Arbeit. Ja. Dieses Hätte ich nicht, dürfte man nicht erwarten, dass man meint, es gibt weiterhin Kräfte, die dann die Bundesrepublik oder den Staat der Bundesrepublik, wenn man es so haben will, attackieren oder neu oder dass das weiter befruchtet werde. Ich meine, ich weiß nicht, warum alleine, die Leute überhaupt dazu gekommen sind. Warum sich dann eine Bundesrepublik so entwickelt hätte, wie sie, also unsere Bundesrepublik. Warum sie auch einmal langweilig geworden ist. Ich meine, es gibt doch noch den Gegenpart. Ja, ich würde auch sogar mal so rein gesellschaftlich und politisch mal argumentieren. Unser Kapitalismus, den wir jetzt haben, den gibt es ja nur, weil die DDR weggefallen ist. Und überhaupt der Sozialismus, also ne, der ganze Ostblock. Vorher war doch immer so, zumindest ist das meine Überzeugung, wir dürfen es mit dem Kapitalismus nicht ganz so arg übertreiben, weil sonst haben wir hier die roten Fahnen überall. Man hatte Angst vor dem, vor Sozialismus, Kommunismus, vor dem. Und deswegen war doch dieses, das war doch dieses Wirtschaftswunder-Ding. Wir müssen den Leuten auch ein Stück vom Kuchen abgeben. Dann sind sie satt. Und dann haben wir hoffentlich das Problem mit dem Sozialismus nicht. Und das hat ja dann lustigerweise funktioniert. Entschuldigung, ich bin gleich fertig. Lustigerweise funktioniert, weil die Leute das Geld, was sie hatten, ja auch ausgegeben haben. Und deswegen hat das die Binnennachfrage ja so angekurbelt. Ne? Die Leute haben sich ja für ihr Geld auch was gekauft. Und meistens natürlich Sachen hier aus Deutschland mal da, auch vor allem in den 50er, 60er, 70er Jahren. Und das hat ja dann die Wirtschaft auch noch beflügelt. Das hat ja funktioniert. Aber es hat nur funktioniert, weil man das Kapital oder die Industrie so ein bisschen an die Leine genommen hat. Man hat sie natürlich wirtschaften lassen und hat auch ihre Gewinne abschöpfen. War ja auch genug da. Aber man hat dafür gesorgt, dass es einen Ausgleich gibt, damit der soziale Friede gewahrt bleibt. Ja, eben dieses Balance halten, das kommt auch nicht vor. Ja, das hätte man. Das hätte jetzt eigentlich in dem Buch, stimmt. Weiß man ja auch, es ist eine relativ spannende Frage, nicht? Warum also ein Land, das so viel für Kriege Reparationszahlungen leisten müsste, wie kann dann das sein, dass das Land ist in Europa, das noch am besten geht? Ja. Wie geht das denn überhaupt? Okay, man hat Wirtschaften, also Wirtschaftszweige, die sehr gut funktionieren, aber allein mit Autos kann es ja auch nicht zu schaffen sein. Also warum gibt in Deutschland keine Automarke pleite, aber Skoda in Schweden hat keine Chance. Ja. Also da geht gar nichts. Ja. Ohne das jetzt hier irgendwie so verschwörungstechnisch lösen zu wollen und sowas, aber da ist, glaube ich, eine Erzählperspektive, das hätte man als Leser gerne gewusst, was es da gegeben hat. Also ein Status Quo. Ist es überhaupt ein Status Quo? Also du hast eben gesagt, es ist einfach nur eine Projektion des heutigen Deutschlands. Genau. Es ist nicht weiter minus gedacht. Ländlich, aber wirtschaftlich genau das Gleiche. Genau. Ja, auch politisch. Auch jetzt ist dann zwar ein SPD, es sind aber die gleichen Leute, ja. Kann ja, eben. Dann vielleicht ein linker SPD-Mann als Bundeskanzler, aber ich meine, gut, wer weiß, hätte er vielleicht auch so irgendwie passieren, mal kommen können, ne? Aber da hat er diese Parallelwelt, wo man sagen könnte, okay, es gab irgendwo ein Datum in der Vergangenheit und ab da ist die Entwicklung jetzt in dieser Parallelwelt halt anders verlaufen. Irgendwas ist anders passiert. Aber das hat er dann nicht ganz durchgezogen. Weil der Westen ist... Man muss es ja auch runterrechnen. Merkel wäre nie Bundeskanzlerin geworden. Ja. Was bedeutet das denn schon wieder? Ja. Das musst du alles runterrechnen. Ja. Ja, oder wenigstens eine Vorstellung einer, also er hat jetzt die Parallel-DDR sich aus. Wenn Roland das geworden wäre, man hätte auch erwartet, dass es ein bisschen radikaler wird, oder? Ja. Ja, ich meine, er hat jetzt die Parallel-DDR ausgedacht. Ja. Wie gut, das kann man ja drüber streiten, aber er hat das gemacht. Aber er hätte sich zumindest so ein bisschen eine Parallel-BRD auch ausdenken müssen. Wenigstens, die taucht ja nicht so direkt auf, muss ja auch nicht, muss er ja nicht groß beschreiben. Aber das Einzige, was er gemacht hat, er hat ein paar Namen ausgetauscht. Ja. Er hat ein paar bekannte Namen. Wechseln lassen. Also Herr Urban, schreiben Sie mal ein paar bekannte Namen rein. Der Leser mag das, wenn er Leute wieder erkennt. Ja. Ne? Und wenn Klaus Kleber als Spiegelchef. Ja. Das ist ja lustig. So, ne? So. Mehr war es ist nicht, ne? Okay, dann ist dieser Mercedes, aber ich meine. Ist ja auch nicht verständlich. Warum hätte der in Verlagsjournalismus wechseln sollen, weil es die DDR nicht mehr gibt? Ja, gut, im Prinzip kann man natürlich sagen, überschwemmt worden mit ostdeutschen Journalisten. Aber man kann natürlich sagen, es ist halt schon anders gelaufen. Auch die persönliche Entwicklung von einigen Leuten kann ja auch anders gewesen sein in der Zeit. Zufallsmäßig. Aber, ja. Ja, okay. So als, ich will es jetzt nicht überbewerten wollen, ne? Aber es ist mehr so Name-Dropping, ne? So wie es, ich glaube, das gibt's im, ich bin wieder da, glaube ich, auch an ein, zwei Stellen, ne? Dass da so ein paar, so, um so einen aktuellen Bezug noch zu haben zu wirklich existierenden Leuten. Ja. Aber auch keine neuen. Ich meine, das wäre natürlich auch schwierig geworden. Ja. Klar. Aber es gibt auch keine neuen Benennungen. Wie meinst du, was meinst du mit Benennungen? Es gab... Sigmund Jähn kam ja durch Goodbye Lenin wieder für Westdeutsche überhaupt mal, dass der da so. Und hier gibt es einen, ich weiß nicht, einen Preis oder ich habe keine Ahnung, was der Name fällt in Zusammenhang mit irgendetwas. Und ich hätte gedacht, es gibt auch was Aktuelles. Also ein die Jens Weißflug Bundes. Nee. Das war das in Republik-Spiele. Also irgendwelche Sportler, ja. Die was gerissen haben. Jens Weißflug hätte ja vielleicht was gerissen. Ja. Oder Eike Drexler. Oder, ja, oder hier Fußballer. Ulf Kirsten. Ja, nach 2000. Matthias Sammer. Ja. Die hätten ja vielleicht. Oder hier Kapitän 2006 WM. Ach, wie heißt der denn noch? Der kommt doch auch aus dem Osten. 2006 noch? Ja, der hat dann kurz danach aufgehört. Oh, Michael Ballack. Ballack, ja, das zum Ballack. Beispiel. Es wäre eine schöne Generation gewesen, ja. Die hätten reisen können. Aber Sport spielt halt auch gar keine Rolle. Ja. Glaube ich. Wüsste ich jetzt nicht, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Ja. Ich muss aber auch sagen, so wenn man einen Parallelweltroman schreiben will, so eine Geschichte erzählen will, es ist schon, finde ich, wenn man halbwegs korrekt sein will, historisch schwierig, den richtigen Zeitpunkt zu finden, abzubiegen. Und dann muss es ja auch stimmen. Und glaub, also du musst es ja schon weit von dem Zeitpunkt, den musst du dann gut kennen, ne, an dem es sich teilt. Und dann musst du halt konsequent weiterdenken. Und das ist, glaube ich, auch schon eine ganz schöne... Aber das wird nicht gemacht. In diesem Buch nicht gemacht. Nee. Also was soll das Buch? Darf man die Frage stellen? Ja, es ist so wie... Also Vaterland erschreckt hier irgendwo noch und sowas. Überhaupt, also wenn man überhaupt das Projekt vorstellt. Ich sag mal so, wenn in einem amerikanischen Film, so eine normale Hollywood-Produktion, wenn da eine moderne DDR beschrieben würde, die würde so aussehen. Ein paar Wiedererkennungsdinge, bisschen plakativ, aber eigentlich nichts Neues. Ja, vielleicht würde es doch krasser aussehen. Ein paar Gadgets vielleicht, ne? So den Minsk halt. Ja, aber vielleicht würde man es wie Kuba beschreiben wollen. Also irgendwelche uralten Autos und die Autoproduktion ist ins Stocken geraten, weil man muss ja Schulden abbauen und keine Ahnung was. Also wo man dann gesagt hätte, also das ist so ein bisschen krass. So hölzern war es jetzt nicht, dass sie jetzt gar nicht mit der Moderne mithalten hätten können. Ich meine, hier haben sie immerhin Handys. Ja, irgendwie andere Gadgets. Diesen Twist, dass diese Gadgets halt bei den Westdeutschen irgendwie beliebt sind. Wie gesagt, wie hieß dieser Musikplayer noch? Der hat einen schönen Namen. Irgendwie Melodia oder irgendwie Melodie oder so ähnlich heißt das Ding. Und die sind da ganz scharf drauf. Und natürlich kommt man da nicht so ohne weiteres dran. Man kann ja nicht einfach im Laden kaufen und dann einem dem Westkollegen mitgeben. Eben mit der expliziten Begründung, ja, der hält halt auch ein paar Jahre. Den kann man halt auch mal benutzen. Der geht nicht sofort wieder kaputt. Das war wenigstens nochmal so ein kleiner Twist, weißt du? So ein kleiner Seitenhieb auf unsere geplante Obsoleszenz, so dieses, ne? Ich will es da nicht überbewerten. War aber ganz nett, weil da so ein paar Dialoge drin sind. Weil dieser Brendel heißt ja, glaube ich, der gibt so einen Westpolizisten, der kommt dann auch mit hinzugezogen zu den Ermittlungen. Und der ist natürlich genau das Gegenteil von diesem etwas abgewrackten Ostkommissar. Der Brendel ist so super durchtrainiert und fährt in so ein Mercedes-Schlachtschiff. Das ist dann so ein übertrieben tolles, modernes, super, das allermodernste Mercedes-Auto. So eine S-Klasse auf Speed sozusagen. Ne? Ja, irgendwie ist so eine super S-Klasse oder sowas. Meine ich. Wobei die S-Klasse auch wieder, das ist ja auch wieder so ein typisches Produkt des Vereinigten Deutschlands. Ne? Die gab es ja nicht vorher schon. Die Betitelung? Nee. Hm. So dieses S-Klasse. Das 90er-Ding, ja. Hätte es noch so eine S-Klasse in der alten BRD auch gegeben? Weiß ich nicht. Mal drüber nachdenken. Also es muss ja, es hätte ja nicht sich radikalisieren müssen. Warum das auch so, warum hätte es? Also gibt es einen Input der ostdeutschen Seite auf das Gesamtprojekt? andersrum sicherlich. Ne? Man hat diese Freiheiten, man kann irgendwas kaufen, man muss sich dran gewöhnen, man sollte nicht jetzt für jeden Scheiß irgendwas bezahlen. Ich meine, der Input wäre gewesen, wobei das kommt so ein bisschen auch drin vor, wenn ich mich richtig dran erinnere. Und der Input war ja immer, dass es einfach eine Alternative war. Es war einfach was anderes. Und das hat einmal stabilisierend gewirkt. Geh doch nach drüben. Also jetzt, ne, hat auch eine Wirkung auf den Westen gehabt. Aber gleichzeitig hat es auch dafür gesorgt, dass man sagte, ne, wir dürfen die Zügel nicht ganz schießen lassen. Wir dürfen es nicht übertreiben. Wirtschaftlich, Kapitalismus, Arbeitnehmerrechte und so weiter. Weil man doch Angst hatte, ich glaube das schon, dass man im Westen in den oberen Etagen Angst hatte, dass die Leute, dass dieser Sozialismus den Leuten irgendwie doch irgendwann mal sympathisch wird. Weil dann ist ja vorbei mit Geld verdienen. Also war das immer so ein bisschen so, dass der Schatten an der Wand so. Und interessanterweise hat es ja für alle funktioniert. Das ist ja das Lustige, finde ich. Ich meine, die Wirtschaft hat ja... Das Fragwürdige, ja. Das Merkwürdige, ja. Ja, es hat funktioniert, weil halt das Geld... Ja gut, da sind wir jetzt natürlich jetzt in so einer politische, finanzpolitische Diskussion, aber Geld muss halt fließen. Geld funktioniert am besten, wenn Leute Geld bekommen und es wieder ausgeben. Das dann ist für alle am besten. Dann läuft alles. Wird produziert, gehandelt, konsumiert. Schlecht ist es immer, wenn das Geld irgendwo liegt. Weil das Geld darf nirgendwo liegen. Es kann auch nirgendwo liegen. Es muss immer irgendwo hinfließen. Und das Problem hatten wir nach dem Prinzip ab den 90ern hatten wir das Problem, dass das Geld nicht mehr normal umgelaufen ist, sondern sich halt angesammelt hat irgendwo und es muss ja halt irgendwie Gewinn bringen. Also du kannst es ja nicht einfach, die Leute, du kannst ja nicht deine Millionen einfach in unseren Kopf legen. Deswegen muss es irgendwo investiert werden und dann kam halt die Blase. Dann kam die erste Internetblase und dann hinter die Immobilienblase und so weiter. Weil das Geld irgendwo hin muss. Es muss ja fließen. Nur es fließt halt nicht mehr in die Taschen der Leute, die es dann ausgeben. Also es fließt ja wieder zurück. Das ist ja da gerade der Witz an. Ist ja, Geld ist ja nur ein Schmiermittel für die Wirtschaft. Also Schmiermittel meine ich wirklich so wie Öl. Ist nicht mit Korruption, sondern einfach... Wenn es aber dann... Ja, wenn du jetzt der Investmentbanker bist und ich bringe dir 100.000 Euro und ich sag, da möchte ich aber gerne... Da kriege ich aber was für. Und dann hast du ein ganz schönes Problem. Na? Du musst es halt investieren. Und wenn das immer mehr wird, wenn ich dir immer mehr bringe und gleichzeitig die Wachstumsraten sonst nicht so prickelnd sind, dass man sagt, okay, ja, investieren wir mal in eine Schuhfabrik oder in was anderes, dann hast du ein Problem. Dann bist du froh, wenn irgendwo einer sagt, hier, da ist ein neuer Markt oder hier gibt's was. Ah, Immobilien sind sicher. Und dann schießt das Geld rein und dann stehen die Blasen. Meine bescheidene Meinung. Ich denke nur gerade, also man hat ja das in Kontrast gesetzt. Ich weiß gar nicht, welches Griechenland und ich weiß nicht, welche Stadt der sonst wie verschuldet gewesen ist. Und es wurde irgendwann Kontrast gesetzt mit der DDR. Und ich glaube, bei der DDR ist gesagt worden, 17 Milliarden Schulden und da waren die am Ende. Ja. Die Westdeutschen müssen doch gesagt haben, scheiß drauf. Ja. Dann haben wir halt 17 Milliarden Schulden mehr. Das ändert an unserem normalen Kapitalfluss nicht die Bohne. Ja. Das ist überhaupt kein Problem. Gut, ist natürlich. Irgendwann bauen wir die mal ab, aber die, das ist nicht mehr unser Problem. Ist natürlich auch ein Unterschied, wenn du eine florierende Wirtschaft hast, bist du natürlich auch viel kreditwürdiger. Und die DDR war halt irgendwann nicht mehr kreditwürdig. Dann sagen die Banken, na, wer auch immer, wer weiß, ob wir das Geld wiedersehen. Wenn die nachher einen Bürgerkrieg haben, ist Feierabend. Also können wir abschreiben. Oder die sagen auf einmal, wir zahlen nicht mehr. Ja, kommt doch und holt's euch. Wir haben die NVA. Ne? Also so, das war es vielleicht. Ich weiß es nicht. Könnte ich mir. Ne? Aber wenn man es mal vergleicht, wie hoch ist Griechenland verschuldet? Keine Ahnung. Aber das sind ja dann nicht 17 Milliarden. Ne? Das war schon mehr, aber ich weiß nicht, welches Land da gerade, also ich glaube, es ist ein Pispers-Vergleich, der das mal gebracht hat. Muss man auch mal in Frage stellen, das sage ich ja. Also, man geht ja ins Kabarett und dann lacht sich einen tot und prüft das dann nicht mehr. Das ist natürlich auch ein bisschen blöd, aber da kam das, glaube ich, mal her, das überhaupt zu vergleichen und zu sagen, das, was man damals als unermesslich hohe Verschuldung ja. gesehen hat, ist heute Peanuts. Ja. Relativ Peanuts. Ja. Also zumindest ein ja, aha. Ja. Kriegen wir schon irgendwie da noch hin oder wird sich irgendwie mal wieder. Alle haben so viel Schulden, irgendeine ja. Lösung wird es da geben. Ja. Das ist nicht der Untergang. Das, was in den 80ern der Untergang war, ist 10 Jahre später nicht der Untergang. Ja. Ja. Daraus hätte man auch was machen können. Ja. Eine Arroganz oder irgendwie. Ja. Oder es hätte nichts, es hätte tatsächlich keinen Unterschied gemacht. Da hätte ich vielleicht eine Erklärung. Oder ja. Ja, oder auch, wenn du jetzt Oskar Lafontaine als linken SPDler, als Bundeskanzler hast. Da hätte es eher einen Niedergang des Westdeutschlands geben müssen, oder? Ja, auch, wie, was passiert denn dann? Na gut, das ist natürlich, der Roman spielt nicht in der BRD, okay, ne, spielt in der DDR. Aber was hat das denn für Auswirkungen innenpolitisch, ne? Nimmst du auch noch eins? Noch zwei? Zwei Braune. Nochmal, zwei Braune. Hier hätten wir sein müssen für das erste Buch. Ja. Aber man weiß es nie vorher. Aber der Föder hat doch keinen Alkohol getrunken. Hat er nicht, nee, hat er nicht. Hat auch keine Kinder gezeugt. Ja. Es hätte eine Erklärung geben müssen, weswegen Lafontaine da eigentlich an die Macht. Ich meine, okay, es ist eine gewisse Erklärung, vielleicht erklärt sich dadurch, wenn 17 Milliarden jetzt nicht irgendwie so ein Niedergang sind, ist es auch keine Floration für Westdeutschland, nicht mehr nicht diese 17 Milliarden noch oben drauf als Schulden zu haben. Und als größeres Land kannst du da vielleicht auch mehr irgendwie so hinbiegen. Wobei natürlich jetzt irgendwie das Ruhrgebiet ja. schon leidet ja. mittlerweile. Das ja. hätte man aufforsten können. Irgendwann das Ruhrgebiet ausgesehen. Na gut, das ist natürlich in einem Roman, in der Erde spielt, kein Thema. Irgendwann schalten die Pumpen ab und dann läuft hier alles voll Wasser. Das ist hier eine Sumpf- und Seenlandschaft. Auch irgendwie traurig, die Vorstellung. Weißt du, das ja mit den, also man, falls das Hörer nicht wissen, also es gibt ja überall im Ruhrgebiet Pumpenwerke, große Pumpen, die das Wasser, das Grundwasser wegpumpen. Weil durch den Bergbau ist das gesamte Ruhrgebiet abgesackt im Laufe der Jahrhunderte. Und würden diese Pumpen nicht laufen, würde das quasi das Ruhrgebiet vor allem so in der Mitte ja, volllaufen. Das wäre dann hier alles nass. Die Pumpen müssen ewig laufen. Das ist also sind die sogenannten, die sogenannten Ewigkeitskosten. Ja. Die pumpen das in den Rhein. Ja, die halten den Grundwasserspiegel niedrig. Weil, wie gesagt, ist ja alles niedriger. Und wir machen immer Witze über Holland. Dabei ja, ja. ist Duisburg das, was ja. Probleme macht. Ich weiß gar nicht, ob Duisburg, es gab mal eine Karte, es gibt eine Quarks und Co-Folge dazu, da gibt es eine Karte, wo es am schlimmsten ist. Das weiß ich aber jetzt nicht so genau. Also alles wäre ein schöner Twist gewesen, ne? Ja. Die BRD hat nicht mehr die Kohle, um Duisburg über Wasser zu halten. Ja. Die Leute müssen alle umziehen ins Saarland oder so. Ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob Duisburg auch betroffen wäre, aber vor allen Dingen so in der Mitte so. Das war irgendwie. Haben die dann so eine Karte gezeigt, die das dann so voll läuft. Ach die Scheiße. Also tief wäre das Wasser nicht, aber es wäre halt alles so Sumpf- und Seenlandschaft. Ja. Haben die keinen Müll da reingepackt? Also früher haben sie doch einfach gesagt, wir packen den Müll rein in die Stollen und dann das, passt das schon. Ja gut. Du kannst sie nicht voll verfüllen kannst du die nicht. Das ist einfach zu viel. Also wenn Stollen stillgelegt werden, werden die zugemacht, also verschlossen, aber nicht auf. Das schaffst du nicht. So viel Material kannst du da gar nicht reinbringen. Das ist zu viel. Das macht man nur bei den Stollen, wo Gebäude drüber sind, wo halt ein Gebäudeschaden auftritt und die merken, oh, da ist ein Stollen drunter. Man weiß ja auch gar nicht, wo die sind. Die Karten existieren ja teilweise nicht mehr oder es wurden auch früher quasi Schwarzstollen gegraben, die nirgendwo verzeichnet sind. Und dann, wenn du jetzt, sag mal, du hast hier ein Haus im Ruhrgebiet und dann hast du einen Bergschaden, dann bezahlt das Land dir die Verfüllung. Dann kommt eine Firma und pustet da Beton rein, bis halt irgendwann voll ist. Das wäre mal ein schöner Roman. Ja. Bei der Verfüllung wird noch eine Leiche gefunden. Ja, im Prinzip ist das ja nur ein geborenes Loch und dann kommt irgendwann Hohlraum und dann gib ihm, ne? Dann kann man nur hoffen, oder kann dann das Land nur hoffen, dass irgendwann mal genug drin ist. Weil je nachdem, was das für ein Stollen ist, kann es natürlich eine Menge Beton da reingeben. Da habe ich mal eine schöne, das kann ich ja mal als Anekdote erzählen. Hat zwar mit dem Podcast, mit dem Thema jetzt nichts zu tun, aber... Das Buch haben wir eh durch. Also ja, ich habe mal während einer Fortbildung einen Kollegen kennengelernt, der war im Oberbergamt. Oberbergamt, ich glaube, das hat man irgendwann umgeändert, aber damals hieß das so. Also der für so Bergbau und Bergschäden zuständig war. Gelernter Bauingenieur, glaube ich. Und der hat mir mal erzählt, wie er einen Anruf bekommen hat von einem Bürger und sagte, hier, ich habe einen Bergschaden. Ja, sagte er, komm, guck mir das mal an. In so einer Garage. Sagte er, ja, ist ein Bauschaden. Ne? Netter Versuch, weil man kriegt das ja vom Land auch ersetzt. Ne? Netter Versuch, machen wir ZDA, ne, zu den Akten weg. Ja, und dann wollte dieser Mensch aber in seinem Garten bauen. Und dann haben die dann, weil er meinte, da wäre doch was drunter, hat er auf eigene Kosten eine Probebohrung machen lassen. Und, oh Wunder, hat man was gefunden. War ein Loch. Also ein Stollen drunter. Und dann sagt er, jetzt müssen sie einfach füllen. Und dann sagte der Beamte, nee, das kann ich nicht. Ich kann ihnen da einen Zaun drum machen. Weil wir machen das Verfüllen ja nur, wenn da schon ein Haus drauf steht. Ja. Und nicht, wenn sie da bauen. Und dann hat der Theater gemacht. Hat dann auf eigene Kosten das verfüllen lassen. Das Problem ist, dass du das nicht abschätzen kannst. Du weißt ja nicht, wie groß der Stollen da ist. Und dass er da ziemlich Lack gekriegt hat, weil das in der Presse war. Weil es wurde dann so hingestellt, er wäre ja der böse Beamte und so. Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Ich habe dich damals gesehen. Ich habe das damals im WDR gesehen. Und das wurde so dargestellt, der böse Beamte, der auf seinen Paragraphen herumreitet und der arme Mann, der sein Haus bauen will. Ich sage, ich habe dich gesehen. Er hat sich auch ein bisschen unglücklich ausgedrückt. Genau. Oder, ja, was soll er? Und dann, was soll er denn auch machen? Ne? Kannst du selbst bezahlen, ja. Und ich habe mal so ein ähnliches Ding gesehen. Da ging es darum, dass in Berlin einer eine mobile Kaffeebar machen wollte. Hatte so mit so einem Fahrrad und auch mit Gas und alles, sagte alles vom TÜV abgenommen, alles sicher, sodass er dann mal Kaffee braucht. Und dann sagte dann der Senat, die Senatsverwaltung, nö, gibt es keine Grundlage für. Weil es ist verboten, in Berlin einfach da einen Stand irgendwo aufzustellen. Das ist quasi, er stellt sich ja hin und verkauft dann aus einem Pferd etwas. Und das ist da nicht erlaubt. Deswegen gibt es in Berlin wohl diese Bauchladengriller. Leute, die haben einen Bauchladen und da ist so ein kleiner Grill drauf. Und dann grillen die da Würstchen und verkaufen die. Ja. Weil die dürfen nichts hinstellen. Es gibt da, sagten sie, ja, die Stadtverwaltung sagt, es gibt nach dem Berliner Straßen- und Wegegesetz nur die Möglichkeit für Blumen, dass einer mit dem Wagen kommt, Blumen verkauft und so Milch und Eier. So, das war von früher die verderbliche Ware, dass das so schnell verkauft werden konnte. Und die Stadtverwaltung sagt, ja, was sollen wir machen? Es gibt ein Gesetz. Und das wurde auch so hingestellt. Ne? Der arme Kleine, der hat ja sich das so toll ausgedacht und das ist auch eine tolle Idee. Aber was willst du denn machen? Was willst du als Stadt machen, wenn es das ist quasi Stadtverwaltung, ne? Wenn es ein Gesetz gibt, dass sie das verbietet? Dann muss man sagen, ja, dann müssen wir halt an den Senat gehen oder, ne? Weiß das ja, ne? Ja, das Parlament, und dann müssen die das Gesetz ändern. Ja. Weil, woran sollen sie sich denn? Steht ja sogar im Grundgesetz. Ich glaube, Artikel 23 oder so. Artikel 20, 23? Nee, weiß ich nicht mehr. Die Verwaltung ist für mich als Beamter, die Verwaltung ist an Recht und Gesetz gebunden. Steht extra nochmal explizit drin. Also eigentlich selbstverständlich, aber steht sogar explizit nochmal drin. Verwaltung steht nicht über dem Gesetz. Auch wenn das manchmal einige glauben. Ja, wie das mit Ausnahmeregelungen ist, das weiß ich nicht. Aber in Osnabrück ist es, glaube ich, so, dass sie es geändert haben. Also da gab es früher auch diese Leute, die wirklich die ganze Zeit rumgestanden haben mit den, mit ihrem Grill und Dach. Und ich glaube, die Gasflasche, die durften sie hinstellen. Oder? Ja, natürlich. Da muss man es halt ändern. Kommt mit Fahrrädern. Oder sie müssen halt, es muss im Gesetz eine Ausnahmetat bestehen. Aber den gab es nicht. Also offensichtlich nicht. Und dann kannst du ja, wenn du da drunter bist, also wenn du jetzt die Kommune bist, kannst du ja nichts machen. Also du kannst natürlich dann der übergeordneten Einheit sagen, hör mal, wollt das nicht mal ändern, aber Vielleicht haben sie es, vielleicht ändern sie es ja auch mal, oder haben sie es geändert, aber in dem Moment war halt die Rechtslage eindeutig. Mal wieder nach Berlin. Also, die durften die auch nicht auf Hockern sitzen? Das frage ich mich gerade. Das weiß ich nicht. Ich habe die auch immer nur stehen sehen. Ich dachte, ich glaube, es hatte auch was damit zu tun, dass du, sag mal, den Grill darfst. Du darfst ja keinen Grill hinstellen. Du darfst keinen Wagen hinstellen und von einem Wagen aus was verkaufen. Außer Milch, Eier und Blumen oder irgendwie sowas. Also oder auf dem Markt haben die jetzt Fahrräder und auf den Fahrrädern ist das drauf, ja. Aber die Fahrräder stehen schon. Also ja, dann haben sie es bestimmt geändert. Ja. Aber das ist ja auch ein Unterschied. Wir wissen ja nicht, Osnabrück ist dann Niedersachsen. Ja. Und wir wissen ja nicht, wie das Straßen- und Wegesetz in Niedersachsen ist. Vielleicht ist das, vielleicht hatten die auch eine städtische Vorschrift, die das verboten hat, dann kann die Stadt das auch selber ändern. Ne? Kann der Stadtrat beschließen. Ja, aber es muss ja irgendwie so gewesen sein, weil ich kenne das auch noch, dass die mit den Gerätschaften alles über die Schultern. Und es sah lustig aus. Und in Berlin auch war das aber explizit im Gesetz. Ja, ja. Im Landesgesetz. Ja, muss ja da ja auch gewesen sein, sonst hätten sie das irgendwie einfach geschultert. Nee, theoretisch kann ja auch eine Stadt Duisburg könnte das ja auch verbieten. Also durchaus könnten die auch solche Sachen, so einen Erlass machen, ne? Also so einen städtischen Erlass. Also das Ding ist, wenn du es umgehangen hast, dann musst du keine Standplatzmiete, weil du stehst ja selber. Zahlen. Zum Beispiel. Also sie könnten, theoretisch kann so eine Stadt das ja auch verbieten, das irgendwo, ne? Die können das ja auch regeln für sich. Aber wenn, ne, sie haben so diese zum Beispiel die Kommunalgesetze, ne, ist dann so, da steht halt drin, was die Kommunen selber regeln dürfen und was nicht. Und wenn das so in Ordnung ist oder halt eben Straßen- und Wegegesetz, ich glaube, es heißt auch in NRW auch so, geregelt ist, da kann da drin stehen, alles weitere regelt die Kommune. Ja. Ja, dann kann das die Kommune selber bestimmen. Wie gesagt, in Berlin war es halt, die hatten keinen Spielraum. Ne? Das war das Doofe. Sag noch, tut uns leid, wir würden gerne, wir finden die Idee auch super. Aber wir können doch das Gesetz nicht brechen. Wir können doch nicht wissentlich und absichtlich gegen ein Gesetz verstoßen. Oder? Sonst wird man es ja woanders vielleicht auch machen und dann finden wir das als Bürger plötzlich nicht mehr so gut. Kennst du den denn jetzt aus Berlin, derartige Verkaufsgeschäfte? Nee, das war halt auch so ein Fernsehbeitrag, genau, den wir irgendwann gesehen haben. Und da habe ich, aber während ich es gesehen habe, gesagt, da stimmt doch was nicht. Ne? Jetzt werden die Leute von der Stadt als Idioten, von der Verwaltung als Idioten hingestellt. Aber dabei haben die doch gar keine andere Wahl. Da müssen sie zum Senat gehen. Da müssen sie mal den, ich sag mal, wer dafür zuständig ist, Innenminister, Wirtschaftsminister, ich weiß nicht, Innensenator oder wer da auch immer für zuständig ist in Berlin, da sollen sie den nochmal ansprechen. Was soll der Quatsch? Ändern sie doch mal das Gesetz. Ja, aber so funktioniert die Geschichte. Ja. Es gibt gerade von Dennis Yücel, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, bei der Taz, können wir verlinken, eine Anleitung, wie man eine Meinung schreit, um sich aufzuregen gegen etwas. Aha. Mit halt Anfang, Mittelteil, Schluss. Dann ist es halt. Und als Blogschreiber liest du das natürlich und sagst, zumindest vor der Idee stand man bestimmt schon mal, dass man zum Abschluss sagt, und wie es jetzt genau ist, ich weiß es nicht, du weißt es nicht. Also er geht auch gegen dieses Wir an. Das Wir benutze ich Gott sei Dank nicht in irgendwelchen Artikeln. Vorwiegend. So genau wollen wir es nicht wissen oder als ernsthafter Beitrag und sowas nicht und sowas. Aber das ist schon... Es ist vollkommen klar, dass so ein Meinungsbeitrag nicht geschrieben werden sollte. Mhm. Und es hängt die Latte irgendwo hin. So. Aber es hängt sie eigentlich auch für den Journalismus irgendwo hin. Ja. Das auch. Und das ist natürlich schwierig, gerade wenn du... Also ich schreibe in der Tat, finde ich, glaube ich, auch weniger Blogartikel. Ich meine, ich mache meine Guten-Morgen-Rubrik, aber so Meinungsartikel mache ich viel weniger, weil ich meine, in letzter Zeit in den letzten Jahren haben das sehr stark die Zeitungen übernommen. Ja. Ja, früher war der Platz. Ja. Also ich finde ja dies und das und jenes. Und dann war das gar nicht wichtig. Der Abschluss war nicht wichtig. Der Abschluss machte immer Sorgen und ich stand oft davor und dachte, jetzt müsstest du noch so einen Abschluss bringen. Und dann sagte man sich, warum? Warum willst du einen Abschluss? Warum hörst du nicht einfach auf mit dem Text? Ja. Hör doch einfach auf mit dem Text und mach keinen die Moral der Geschichte. Das Konklusion interessiert doch keine Sau mehr. Und wer bis dahin gelesen hat, den enttäuscht du vielleicht eher. Und das ist so ein Gefühl, was ich habe, dass die Zeitung das. Also es gibt so viel von. Also wenn man überhaupt das rezipiert, jetzt sind wir von der Buchkasse jetzt weg, aber ja, das ist ja nicht schlimm. Früher habe ich meinen Reader gehabt und ich habe Google News gehabt und ich war eingeloggt in Google News, sodass die Welt und irgendwelche solchen Blätter gar nicht drin vorgekommen sind. Die hat man filtern können. Und heute, wegen Google, loggt man sich nicht mehr dauernd ein oder ich bin nicht mehr dauernd eingeloggt, deswegen kriege ich sehr viel mehr mit, was die Welt schreibt und was Fokus schreibt und denke die ganze Zeit, das ist es, das macht ihr, wozu? Kriegt ihr dafür Geld? Ja. Ich weiß, also da sich wieder frei zu schwimmen, ist, glaube ich, heute ein Muss, was man machen muss. Da fand ich den Artikel von Yücel natürlich gut, wobei er immer auch, also wenn er gegen, ich weiß gar nicht, ob der konkret gegen einen Blogger gewesen ist, aber er spiegelt immer auch auf Journalismus zurück. Ja. Es gab gerade auch von Hanna Lühmann, Entschuldigung, ich werde den Artikel verlinken, einen Artikel, in dem sie sich aufregt über irgendwelche Blogs wie Kraftfuttermischwerk, heißt er so? Mhm. Liest du ihn? Nein, aber ich kenn's. Mhm. Ich kenn's, ich lese es auch nicht. Emmy and Pink, was ich auch nicht lese. Das ist so gerne mal Teenie Titten und sowas. Aha. In Berlin. Die Meinung ist, die kopieren eigentlich nur dieses Magazin Weiß, was es auch im online gibt, aber es eigentlich, glaube ich, ein klassisches Magazin ist. Und man würde sich wünschen, neben viel Trash würde auch gehaltvolle Sachen da kommen. Ja. Oder, also ich habe einfach geschrieben, von wegen, lies doch gehaltvolle Sachen. Also A dachte ich, das habe ich nicht in den Text geschrieben. Ich habe, der Text endet von wegen, lies doch gehaltvolle Sachen. Dann lies doch nicht diese Blogs. Die lese ich als Blogger auch nicht. Ja. Brauchst du als Zeitjournalistin doch auch nicht lesen. Ja, sie kennt halt keine anderen. Der denkt wahrscheinlich, sind die einzigen, die sind. Die viele Leute haben, natürlich, also es gibt eine, ist das eine Überraschung für den Journalismus, dass es eine Großzahl von Leuten gibt, die Trash konsumieren, den ganzen Tag. Ja. Ja. Das ist für mich die Erfahrung der letzten 10 Jahre, solche Leute gibt es und die will ich in meinem Blog auch nicht unbedingt haben. Ja. Dann würde ich so schreiben, dann würde ich einfache Sätze schreiben und einfach nur. Ja, klar. Und dann würde es funktionieren und sowas. Also das ist, wie geht das, dass Journalisten so einen Artikel im Namen der Zeitung veröffentlichen dürfen? Ja. Da gibt es keinen, der sagt von wegen, Entschuldigung, aber das ist jetzt ein bisschen zu blöd. Ja. Da sind wir 10 Jahre hinterher. Gibt es nicht. Dürfen ihn veröffentlichen, ist es eine junge Schreiberin. Und die darf sagen, die ist jung und sie versteht das alles. Und man denkt sich die ganze Zeit, du verstehst es nicht, weil du hast die letzten 10 Jahre überhaupt nicht mitbekommen. Und wie der Roman springst einfach so mal in diese Zeit und glaubst, das würde so funktionieren. Und man denkt die ganze Zeit, so funktioniert es eben nicht. Jetzt haben wir den Bogen wieder gefunden. Ja, genau. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie wir den Bogen finden. So geht es eigentlich eben nicht. Als Meinung ist es okay, wenn du irgendwas mehr willst, sein willst als eine Meinung, die überflüssig ist, dann ist es egal. Was sind Blogs? Das Buch ist auch in Ordnung, wenn man mal eben so ein bisschen als Unterhaltung hat. Als Unterhaltung. Mal wieder einen deutschen Schreiber. Genau, ein bisschen DDR. Wenn man DDR nicht gelesen hat, ist vielleicht auch nicht schlecht. Ein bisschen DDR-Lokalkolorit. Ich muss sagen, es ist sehr, sehr viele Jahre her, seitdem ich Vaterland gelesen habe. Sollte ich mal wieder tun? Sollte ich nochmal tun? Ist so ein bisschen DDR-Kolorit. Ich will über die Länge lästern. Hm? Ja. 550 Seiten. Hätte man auch. 200 hätten gereicht. Ja, 250. Wir müssen ja den Dissens auch aushalten. Das stimmt natürlich. Bei 200 Seiten sagst du, das ist ein sehr kleines Buch. Ab 250 ist ein gutes Buch. Ja, hat einen Roman gelesen. Ja. 250 ist kein gutes Buch. Also 300 Seiten zu viel. Ja. Ich weiß nicht, ob es auf Blogs. Ich weiß nicht, wie du dich als Blogger siehst. Du machst nicht Popkultur und Zeitgeschehen, sondern deinen Kram. Ja, ja. Hast du eine innere Verpflichtung, welches Niveau das haben muss, oder haust du alles raus, was dich bewegt? Du haust nicht raus, wenn dich politisch was bewegt, ne? Bitte? Du haust nicht irgendwas raus, wenn dich politisch was bewegt? Nee, also es ist eher so ein, für mich ist es mehr so ein Kunstwerk, so ein Ausdruck von künstlerischen Dingen. Das Blog. Würde ich sagen. In der Regel zumindest. Ja, so. Ich will das mit dem Künstlerischen immer so hochhängen, weil diese Schnappschüsse zum Beispiel sind ja auch manchmal einfach geckige Sachen, die ich irgendwo sehe, die ich dann knipse und dann. Aber klassisches Blogs-Zeugs. Ja. den Moment herausheben und sagen, also, oder die, also die Irritation des Momentes. Ja, zum Beispiel, ja. Also irgendwelche Kommentare, die irgendwo hingeschrieben worden sind und so. Und ja, zum Beispiel, ja. Darzulegen, dass es in Duisburg, wo glaube ich, jeder Journalist sagen würde, ist doch egal, Duisburg in Berlin ist es geiler. Aber es ist eben auch in Duisburg. Ja. Aber ich habe jetzt da keine Meta, also ich habe da keine Meta-Geschichte drin, dass ich sage, ich möchte jetzt da mit insgesamt irgendwie einen Gesamteindruck machen. Ich will auch meine Texte veröffentlichen, die ich geschrieben habe. Aber du hast ja die Möglichkeit, das fand ich, also ich weiß nicht, ob ich mich von dem, wie gesagt, ich fand, dass damals gab es eine Marktlücke, eine konträre Meinung zu haben zur offiziellen Linie, was es in der Presse so gibt. Und mittlerweile gibt es so viel in der Presse, dass es sehr schwierig ist. Also man kann auch gegen die Presse schreiben. Ansonsten ist es schwierig und man denkt sich, das gibt es jetzt schon. Also mittlerweile gibt es viel mehr Leute, es gibt auch intelligente Leute und es gibt oftmals Texte, die man erwartet hat zu einem Thema und die muss man dann wirklich nicht selber schreiben. Deswegen finde ich, ich für mich selber das Gefühl, ich nehme mich zurück, was derartige Leitartikel, hieß es früher, angeht. Ich mache noch so dieses morgens ein Schreiben, was man am Morgen so gelesen hat. Ja. Und das ist für mich zeitintensiv schon genug. Das dauert ja auch seine 10 Minuten oder keine Ahnung was. Aber dieses klassische Leitartikel schreiben, da gibt es, also ich verlinke meine Lesezeichen, das machst du zumindest bei AppNest, machst du es noch? Ja. Ja, ich müsste eigentlich auch mal wieder mal so ein paar Leseempfehlungen mal ins Blog stellen. Habe ich irgendwie eine Zeit lang, ein paar Mal habe ich das gemacht und dann habe ich es wieder eingeschlafen. Das Ding ist, mir sind die Sachen zu schnell weg, wenn ich das einfach nur auf Facebook machen würde und habe da meine Leserschaft. Aber nach zwei Tagen oder teilweise nach einem Vormittag ist es schon weg oder einen Nachmittag. Ja. Und am nächsten Morgen kriegen die Leute das schon gar nicht mehr mit, selbst wenn sie es wollten. Deswegen, das finde ich noch ganz gut. Kiezneurotiker macht das sehr schön. Ein Blog, das ich sehr gerne lese, der dann immer noch mal so einen Satz dazu schreibt. So seine Leseempfehlung. Das ist gar nicht so einfach. Ja, und dann so einen kurzen, also nicht viel. Und meine, vor allem, wenn man mal ab und an mal... Der liest komischerweise meinen Blog. Ich weiß nicht, ich kenne nicht viele Leute, die meinen Blog ernsthaft lesen. Der liest meinen Blog. Also der hat auch schon mal... mal kommentiert. Ich kenne den gar nicht. Ich kenne den wirklich nicht. Es gab mal ein interessantes Buch, als in Düsseldorf der Sturm gewesen ist. Und es gab Bilder davon. Und, was war das? Da war ein Baum auf einem Auto. Aha. Und das Auto hat kontinuierlich weiterhin Knöllchen gekriegt. Das war die Geschichte. Und ich habe das, ich weiß nicht, falsch geschrieben. Ich habe irgendwie so, das ist ein Auto auf dem Auto. Ja. Oder irgendwie sowas. Und da hat er kommentiert und gesagt, okay, jetzt schreibe ich es doch. Das ist kein Auto, das ist ein Baum, weil das ein Auto ist. Ja. Und du denkst, warum hast du denn das nicht gesehen, dass du so einen Blödsinn geschrieben hast? Das passiert halt, wenn du selber nicht redigierst. Ja, klar. Das ist zwar Blogs okay und sowas. Ja. Ne, aber da hat er sich immerhin mal gemeldet. Ja. Der hat sich auch mal gemeldet, als ich Tatjana... oder hat es verblockt, als ich Tatjana verblockt habe. Mit der Ukraine-Krise. Und da hat sie irgendwie so geschrieben, da habe ich jetzt alles irgendwie so keinen Bock mehr drauf. Ja, ja. Und da hat er es so verstanden, als ob sie jetzt überhaupt keinen Block mehr hätte, also keinen Bock mehr, überhaupt irgendwas zu blocken. Ja. Weil irgendwo ein Teil ihrer Heimat flöten geht. So war das auch nicht. Ja. Also, ich gedacht, die hat zwei Wochen später weitergemacht. Also das klang dann. Ich komme von Heuskin auf Stöskin. Also, ich habe auch mal einen Artikel geschrieben, wir können das alles verlinken. Ich muss das alles nochmal anhören und dann verlinken wir das alles. Über den letzten Sommer, den wir auf der Krim gehabt haben. Es ist jedes Mal ein Familienfest, weil der Vater hat Ende August immer Geburtstag und da gibt es großes Besäufnis und seine Freunde kommen und Kante und alles in seinem Garten und das Problem ist, die kommen erst, du bist ja, gehörst ja noch einigermaßen, also eins gehört zur Familie, das heißt, um 12 Uhr geht's mit dem Wodka-Saufen los, die Gäste kommen aber erst um 4. Und solche Späße. Und es wird ein sehr unterhaltsamer Nachmittag, Abend, weil es ist natürlich viel schönere Wärme. Es wäre jetzt auch wirklich so Bett, Kuscheldeckenwärme. Und da war ich schon, also zumindest dieses von wegen, das wirst du dieses Jahr nicht haben. Also ja. Es gibt keine Erlaubnis sozusagen, da runter zu fliegen, das wirst du nicht haben. Und die Leute wissen nicht, wie es für sie weitergeht. Ja. Also wir sind wieder beim Buch. Ja. Du hast eine Situation, wo es momentan unklar ist, wie geht es denn jetzt überhaupt weiter? Es ja. ist ein neuer Start irgendwie. Ja. Die Ukraine friert die Konten ein, weil die ja. sagen, ihr habt euch viel zu bereitwillig ergeben. Jetzt cashen ja. wir eure Kohle ein. Das heißt, denen fehlt sowieso schon irgendwie was von ihrem Vermögen. Die ja. wissen gar nicht, wie es beruflich weitergeht und sowas und so. Und das habe ich alles in einen Artikel so gepackt. Und da komme ich auf das, was ich eben gesagt habe, zurück. Da meinte nämlich Tatjana, ja, aber ist das jetzt nicht ein bisschen zu dramatisch? Ja. Weiß ich nicht. Da ist natürlich so die, wie soll man das sagen, die Fantasie des Schreibers mit dabei. Von wegen. Mhm. Ist es nicht so, die heulen einem natürlich niemals vor, das würden sie aber auch nicht, wie ja. schlimm es denn gerade ist. Ja. Man erfindet sich das selber, was da so ist und sowas. Und du kriegst natürlich nicht mit, was die kleinen Seitenhiebe sind. Ja, ja, klar. Aber man kann sich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es spurlos an den Leuten vorübergeht. Ne? Wieder ein Bogen zum Buch. Es gibt auch eine sehr seltsame Szene. Es gibt ja auch irgendwelche Bombenanschläge in Berlin. Ja. Und bei einer Sache, da ist ja der Wegener, der Kommissar, dabei. Oder da ist irgendwie die Stasi-Zentrale, irgendwas, ich weiß nicht mal, was da hochgegangen ist. Und dann stehen die Leute da vor diesem Loch, mehr oder weniger, die Passanten, und fangen dann an, die Hymne zu singen. Die DDR-Hymne. Ja. Und haben dann auch auf ihren Smartphones dann die, oder einer fängt mit der an, die Melodie zu spielen, und dann singen sie alle mit oder so. Weil sie auch so verunsichert sind. Also im Prinzip halt klammern sie sich da dran. Das war so ein bisschen so eine Ambivalenz. So dieses einerseits, die Leute meckern die ganze Zeit, ist alles scheiße. Aber letztendlich fühlen sie sich dann doch irgendwie so ein Stolz oder irgendwas, weil sie irgendwas brauchen, woran sie sich klammern können. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Dreh ist, den man dann da auch dazu finden kann. Unmörsergang, kommt das Internet eigentlich schon vor? Ich habe es, wie gesagt, lange nicht gelesen, aber heute Morgen habe ich mir die Frage. Oder möchtest du noch? Ja. Ja. Zwei bitte. Doch, zwei brauchen wir. Ja. Dachte schon, ihr werdet links. Meine Güte. Haben Sie keine roten? Braunen Röten, bitte. Was sind Sie denn für Menschen? Genau, dann gibt es noch kurz einen Geneva oder so. Zwei große braune und zwei kurze rote. Zwei braune und zwei rote, vergessen die Heimat nicht. Freundschaft. Fehlt auch. Ja. Also so, dass man was Neues erfunden hätte. Es ist nichts Neues erfunden worden. Ja. Die gleichen Leute haben andere Positionen. Es ist nichts Neues erfunden worden. Internet habe ich mir auch gedacht. Ja, gibt es in der DDR nicht. Ich gehe näher an den Tisch ran, dann geht es vielleicht. Ja, dann hört man dich auch besser. Internet habe ich mich auch gefragt. Und das ist natürlich auch schon wieder. Es hätte einen anderen Namen haben müssen. Und ja. Es hätte zensiert werden müssen. Ja. Was kommt denn noch da rein? Das ist schon schwierig, wenn die Sprache schon dieselbe ist. Also ja. Bei China hast du ja schon, sprachlich ist da schon eine gewisse Grenze. Und dann. Also ich glaube, ja, man hätte sich das überhaupt angucken müssen, wie es in China dann funktioniert. Ja, also Auto habe ich so einfach, wenn ich sage, ja. Ich schreibe da nicht drüber. Ja. Und es hat ansonsten keinen Einfluss. Ja, aber wie soll das Internet keinen Einfluss haben, wenn sie doch Handys haben, die vergleichbar sind mit dem ja. Standard, den man im Westen hat? Ja. Oder sie können grundsätzlich das Gleiche. Sie haben jetzt nicht diese Ballerspiele gegen die Grenze. Ja. Ja, ich meine, in China, die haben ja eine riesige Behörde, die dann diese, die haben ja so ein eigenes Twitter irgendwie, die das da zensieren. Die machen nichts anderes als Twits lesen. Schön, dass du auf das wieder zu sprechen kommst. Ich bin ja mit neuer Neuzer von Twister. Twister, was ist das denn? Twister ist ein Twitter-Klon, der über P2P läuft. Das heißt, du hast keine Adresse im Browser, die du ansurfen könntest. Du musst das Programm runterladen und dann kannst du das Programm starten. Und das ist halt wie Twitter. Aha. Aber über P2P. Das heißt, wenn man sich anmeldet, muss man irgendwie so 10 Minuten warten, dass man von den Servern akzeptiert wird. Manchmal auch irgendwie so 2 Stunden. Das dauert manchmal. Und Bücherschwank hat natürlich auch eine Twister-Adresse. Aha. Also wenn man sich bei Twister anmeldet, kann man nach Bücherschwank suchen und da sind unsere Folgen auch verlinkt, falls das irgendwas bringt. Wahrscheinlich bringt es irgendwie so nichts und wahrscheinlich ist es in 3-4 Jahren schon. Falls der dritte Nutzer mal was hören will von Twister. Das Besondere ist, glaube ich, die Direktnachrichten, die man darüber verschicken kann. Und ich versende außer dir, glaube ich, sonst überhaupt niemanden. Die Direktnachrichten so, sind über Twister verschlüsselt. Und zwar End zu End. Also du hast das Programm ja auf deinem Computer, wird verschlüsselt durchs Internet. Und es ist auch für Smartphones. Es ist ein sehr kleines Projekt, aber es gibt es für Android. Ah ja. Ist das für dich relevant? Ja, ja, ich habe ja auch ein Android-Gerät. Ich hätte auch Android. Also für uns wäre es dann relevant. Ah ja, ich probiere es mal aus. Wobei Android, ergibt das so viel Sinn, auf Android eine Software laufen zu lassen, die erst verschlüsselt? Ah. Glauben wir wirklich, dass Google in dem Android, was ja quelloffen ist, eine Hintertür einbaut, um wirklich alle Sachen abzurufen? Ich weiß, möglich ist es. Aber das wäre bei iOS aber genau dasselbe Problem. Du hast einen Hersteller eines Betriebssystems und dem musst du so weit vertrauen, weil er könnte es ja eh. Wenn du zu Hause Windows-Rechner hast, ist es ja genauso. Theoretisch könnte Microsoft ja auch, selbst wenn du verschlüsselst, abzapfen, weil irgendwann wird es ja halt nochmal auf dem Rechner entschlüsselt. Also ist so ja theoretisch. Eine Frage, wie gehst du mit dem eigenen Paranoia um? Ja. Ich hatte ein Windows 7 installiert. Und ich habe gemerkt, 2 Wochen lang lief der ohne Virenscanner. Mhm. Und habe das so intus, dass man schon wirklich sagt, also in 2 Wochen kann ja so viel passiert sein, da ist bestimmt irgendwie ein Virus drauf, der halt, wenn du jetzt noch einen Virenscanner installierst, den ausschaltest und du erfährst niemals, ob da nicht die ganze Zeit ein Virus drauf rumrennt. Ja, aber bei Windows 7 ist, glaube ich, alles nicht mehr, das ist alles nicht mehr so dramatisch, so wie mit früher, mit XP und so weiter. Ich glaube, Windows 7 ist da schon etwas härter gegen irgendwelche Geschichten. Aber ich muss sagen, Paranoia, ich habe ja einen Mac zu Hause und ich habe auch einen Virenscanner. Obwohl ich bisher. Ich habe noch nie. Dachte, einmal hat er angeschlagen, in irgendeiner Spam-Mail war halt irgendwas dran. Das war aber auch noch nicht mal ein Mac-Virus, sondern. Aber ich. Da muss ich sagen, dann ist das so ein bisschen Voodoo für einen selber, dass man sagt, komm, ne, für alle Fälle, wenn mal was ist, dann läuft das halt mit. Ja. Ja, es ist die Frage, wie gehen wir mit dieser, wie meinst du denn, also Verschwörungstheorie, was man dann sich selber aufbaut, Aberglaube? Ja, es ist eigentlich Aberglaube. Schon wieder was anderes. Ja, so ein bisschen, Aberglaube, so ein bisschen Voodoo ist es. Man tut was, um sein Gewissen zu beruhigen. Ne? Ja, also ich hatte das einmal, dass es mir peinlich gewesen ist. Das ist doch das Ding. Es ist schwierig, wenn es dir peinlich wird. Der Aberglaube meinst du, oder was wird an peinlich? Wenn was veröffentlicht werden kann über dich, oder? Also die die Masse der Korrespondenz, die ich mal habe, ist nachher doch. Es sind keine so vertrauenswürdigen Sachen. Ja. Das ist nicht so kompromittierend. Ja. Ich habe keine Staatsgeheimnisse, ich habe nichts und ich möchte es natürlich nicht, okay, ich möchte es grundsätzlich nicht. Wenn es passiert, ärgert es mich und ich empöre mich auch so. Aber das bringt mich nun wirklich nicht um, es verunsichert mich eigentlich auch nicht. Ich habe es vor schätzungsweise 12 Jahre. Vor 12 Jahren gehabt, das ist wirklich so sein gewesen muss, dass mir irgendjemand eine Datei dazu geschickt hat. Ich muss auf diese Datei wahrscheinlich irgendwie geklickt haben, wie es damals wohl okay war oder mir okay war. Und daraufhin wurde meine damalige Homepage bei Plant Intercom, so lange ist das her, Das heißt, es könnte noch länger her. Aber Planet Intercom ist, glaube ich, wirklich lange her. So langsam wird man ja Alkohol. Und da wurden da wurde geschrieben, dass, also wurde auf der Seite platziert, dass ich irgendwelche Pornobilder gerne konsumiere und keine Ahnung was so konkret falsch war, aber mir ist nicht ungeläufig. Ja. Und insofern war das, also es war so ein Mischding. Mhm. Ne? Also die Behauptung war natürlich in der Form total falsch. War nicht total, war ich schon mal auf der anderen Seite. Und das war dann schon so irgendwie unangenehm. Ja, also ich glaube... Man merkt auch, wie schnell das auch weg ist. Das hat das hat niemand bemerkt. Also, aber die Peinlichkeit, wenn private Kommunikation irgendwie öffentlich wird, die Peinlichkeit, also wie peinlich die Kommunikation ist, erfährt man leider erst dann, wenn es passiert ist. Weil man sich da über so eine private Kommunikation meistens ja gar keine Gedanken drüber macht. Man schreibt halt die Mail. Ja? Also manchmal sind da auch Sachen peinlich, die man sich gar nicht... Ja, unser Eins ist aber auch gewachsen, oder? Ja, aber das ist... Also die Probleme hatten wir 2002. Ja, aber ich meine, was ich damit sagen will, man weiß es immer erst hinterher. Ja, aber jetzt, wenn es passiert, dann wo ein... Ich weiß, wo ist denn das? Es gibt irgendein... Erstmal ein braunes. Erstmal braunes. Es gibt ja gerade irgendwie einen Beamten, der sich in seinem eigenen Büro entkleidet hat und diese Fotos, also so Fotos von sich selber dann gemacht hat, nicht einfach so entkleidet, das machen ja die meisten Beamten, aber auch noch Fotos machen und diese Fotos irgendwelchen Chatpartnerinnen anbieten. Ja. Da denke ich mir, war das nicht auch ein Politiker ist, sogar? Ja, ja, irgendwie sowas. Ja, ich vermische das gerade mit einer Sekretärin. Er wahrscheinlich auch gerne, ne? Ja. Entschuldigung. Ja, ich vermische das gerade mit einer Schweizer Sekretärin. Ich weiß nicht, ob der auch aus der Schweiz kommt. Ob die Schweiz gerade ein riesiges Internet. War das nicht irgend so ein Mini? Aber so diese Sturm im Wasserglas, Block durch Sau getrieben Dinger, da gehen also ich bin viele schon so für Internet. Dass ich google und sag, ja, dann zeig ich mir doch mal das Foto. Ja. Das will ich doch mal sehen. Weil ich glaube, dieses Foto gibt es gar nicht online. Es gibt nur die Information, dass er ein derartiges Foto an irgendeine Partnerin, von der du nicht die Bohne weißt, wie die Frau drauf ist. Das weißt du einfach nicht, ohne das jetzt unterstellen zu wollen. Ja. Aber wie weit ist man denn, wenn man sich so solche Fotos zuschicken lässt. Ja. Was hätte das Minsk nie hergegeben? Du kannst solche Bilder mit dem TNT gar nicht verschicken. Nee, da gehen nur Tierbilder. Und da darf kein Mensch drauf sein. So verpixelt. Verpixelte Tierbilder. Das war ganz große Zeit des Minsk. Verbildpunktet? Nee, jetzt kriege ich den. Das Sächsisch kriege ich nicht. Ja. Gut, sollen wir irgendwie also den Sack zumachen? Bitte? So lange sollen wir den Sack mal zumachen? Sonst wird es irgendwann, wie lange sind wir schon dabei? Fast 2 Stunden. Ich hab bei 46 Minuten waren wir, glaube ich, beim Buch zu Ende. Jetzt haben wir, glaube ich, 1 Stunde mehr. Ja, wir entlassen den Leser. Ja. Also, was ich noch sagen wollte, was ich vor 1 Stunde, glaube ich, auch noch angekündigt habe, den Twist haben wir es genannt. So, den Twist. Ja. Twist haben wir das genannt. Habe ich genannt. Er hat ein zweites, also Simon Urban. Das erste Werk ist zu berechnend und es ist zu werbermäßig, um dem der Thematik wirklich passend, gerecht, auch als Popkulturliterat und wie man es nennen möchte, zu werden. Da fehlt es. Es ist nette Unterhaltung, um Literatur zu sein, fehlt das, was wir angemerkt haben. Genau. Er hat ein zweites Buch geschrieben und das heißt Gondwana, ist auch ein spezieller Begriff. Gondwana, es geht dort um Religion. Das ist Gondwana Buch, nicht so ein, auch so ein, so wie Pangea, so ein alter Kontinent? Es ist ein bekannter Begriff, der mir gerade nicht geläufig ist. Also es mag Geologie, auch dem Alkohol geschuldet sein, aber verlinken wir alles. Ja, alles verlinken wir. Und es hat mich, so sehr ich es mag, den Erstling zu verreißen, doch gewundert, dass von den großen Zeitungen da gar nichts gekommen ist. vielleicht, ich weiß nicht, ob Verlage da eine spezielle Werbestrategie fahren müssen sollen, irgendwas. Das ist, glaube ich, das ist ein anderer Verlag. Das ist der BTB, also eigentlich Schöffling. Schöffling, ja. Schöffling und Co. Das ist Random House. Meinst du das Random House? Meinst du Schöffling? Schöffling und Co, ja. Es ist bei Schöffling im April erschienen und ich habe das noch nicht mal wirklich mitbekommen. Das überrascht schon. Ja. Dass es eigentlich ein guter Erfolg also ist. Also weswegen? Der Zweitling gar nicht. Ja, vielleicht und war es zu sehr gehypt, dass sie dann irgendwann auch jetzt mal keine Lust haben. Ja. Also so ein bisschen so wie diese Leute, die bei so einer Castingshow gewonnen haben, werden dann so gehypt, dass es halt irgendwie rezipiert werden muss. Ne? Das ist so. Und dann, wenn die dann noch was machen, dann muss man ja nicht mehr rezipieren. Dann ist jetzt so ein bisschen konstruiert. Aber also ich kann mir, also ich will jetzt wer Plan D mochte, sag ich mal, ja, dem sei Gondwana empfohlen. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, ich habe den Roman nicht gelesen, dass der viel größere Fehler macht als hier. Es gibt grundsätzlich Fehler, ich glaube auch, es geht um Religionskritik so, oder? Ne? Da denke ich mir, okay, im Thema wird es vielleicht wieder daneben sein, aber es ist eine relativ gute Unterhaltung, wenn man nichts anderes hat oder wenn man mal leicht unterhalten werden möchte, ohne dass man, wie du gesagt hast, zum Nachdenken wirklich genötigt wird. Dann ist bestimmt sein Zweitling auch etwas. Also es ist kein Autor, von dem man Angst haben sollte, den man verdammen sollte und sowas. Es ist ja auch ein Mängel. Flott geschrieben. Es hat zwar ein paar Längen, aber es ist im Grunde genommen ja schon recht flott geschrieben. Das darf man auch mal lesen. Ja? Aber Literatur ist was anderes. Ja. In diesem Sinne. Wäre auch ein schöner Titel für den Podcast. Literatur ist was anderes. Dann musst du aber nur noch das lesen, was. Das stimmt. Machen wir vielleicht auch noch. Ja, wobei bei meinem Bierkasten alles außer Weizen. Ich habe ja auch schon 2-3 Weizenbier schon mal tatsächlich drin gehabt. Und die waren noch nicht mal schlecht. Also haben wir auch ganz gut geschmeckt. Oder wir müssen unter Bücherschwank Unterkategorien machen. Ja, aber das nützt ja nur, was wenn wir zwei? Also nur eine Unterkategorie nützt ja nichts. Man braucht ja dann zwei. Aber ist egal. Also eigentlich, wir brauchen speziell immer Literatur, über die sich das Reden lohnt. Ja. Und das Reden lohnt sich über diesen Roman. Ja. Das kann man sagen. Ja, das kann man sagen. Das hat funktioniert, fast 2 Stunden lang. Ja. Genau. Hat das super funktioniert. Das geht. Obwohl wir auch 1 Stunde lang abgeschwiffen sind. Aber es ist auch schön, wenn Literatur einen abschweifen lässt. Ja. Jetzt sind wir auch, will ich sagen, wir müssen zum Ende kommen. Ja, genau. Also, meine Zusammenfassung würde ich sagen. Also, es ist halt ein. Für Leser leichte Thriller, Literatur, genau. Ist es super was. So Thriller, es ist nicht erschreckend, Krimi, ist Thriller, okay. Mit ein bisschen DDR-Kolorit, so, ohne dass man dann als man Westler... Man wird auf Gedanken gedrängt oder mal geschubst, okay. Ja, und man wird auch als zum Beispiel als Westler, der mit der DDR nie viel zu tun hat, auch nicht überfordert damit. Nein. Überhaupt außer nicht. Ich weiß Ruminculus, nicht, mich würde mal interessieren, wie jemand, der in der DDR aufgewachsen ist, also bewusst aufgewachsen ist, was der darf. Das würde mich mal interessieren. Vielleicht treffen wir mal jemanden, der das. Vielleicht machen wir auch einen Dreiercast. Ja, also der müsste wahrscheinlich mindestens so alt sein wie wir oder vielleicht sogar etwas älter, der also die DDR bewusst wahrgenommen hat. Und was würde der dazu sagen? Vielleicht müssen wir einen Aufruf starten, allerdings netzwerken wir beide nicht so. Nee. Das wird schwierig. Wir müssen unseren Techniker Lars fragen. Lars, der immer. Oder Ingeborg. Ja, einen Auftrag geben. Aber das dauert ja, das dauert in vier Jahren vielleicht. Ja. In diesem Sinne, also für Literatur, Genießer, keine Ahnung, was die höhere Literatur haben wollen, sei gesagt, es könnte eher eine Enttäuschung werden. Mhm. Es ist ein netter Zeitvertreib wie die Bunte ohne Bilder. Genau. Ja. Gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dagen. Markus. Und der Carsten. Ja. Bis dann. Tschüss. Stopp. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Schwank.